Wir haben 5 bis 10 Minuten gewartet und würden jetzt halt beginnen. Ich begrüße alle Interessierten. Ich begrüße auch diejenigen, die hier vorn sitzen. Ich würde die dann noch vorstellen, würde aber ganz kurz was zur Veranstaltung sagen im Vorfeld. Und auch nochmal auf eine kleine Unsicherheit, die wir im Moment noch haben, hinweisen. Die Unsicherheit zuerst. André Holm ist von sich aus dem Zug entstiegen, wo wir es eigentlich erwartet haben. Wir hoffen aber, dass er noch eintrifft und das kann natürlich ein kleines bisschen mit Erwitterung zu tun haben. Also da bitte ich einfach um Entschuldigung, wir sind jetzt erstmal so verblieben, dass die anderen Beiträge aus dem Vorfeld ein bisschen ausgedehnt werden und wir das dann, den dann noch hinten ranpacken. Zur Veranstaltung. Die Veranstaltung ist eine Veranstaltung des Ausschusses für soziale Bewegung im ARZ und in Kooperation, kann man sagen, mit dem EXCA und mit dem WKB. Sie wird gefördert und da möchte ich mich am Anfang bedanken vom lokalen Aktionsplan der Stadt für Demokratie und Toleranz und dankenswerterweise auch unterstützt von der Volkshochschule. Und was uns die Möglichkeit gibt, hier in so einen ja doch für uns ein bisschen ungewohnten Raum zu gehen. Was haben wir uns gedacht? Die Veranstaltungsreihe ist eigentlich gleichlautend wie der Name des Archivs, das heißt also Archiv der sozialen Bewegungen. Die Veranstaltungsreihe wollte soziale Bewegungen in den Blick nehmen. Es gab eine Veranstaltung im Frühsommer, die sich mit Basisinitiativen in Lateinamerika auseinandergesetzt hat, auch auf städtischer Ebene unter anderem. Und heute haben wir gedacht, nutzen wir das und schauen mal hier auf Basisinitiativen in Chemnitz zurück oder soziale Bewegungen in Chemnitz zurück. Und einfach jetzt auch mit dem Abstand, also zum Hintergrund, werden die Leute dann gleich noch was sagen. Ich denke, ein Großteil ist es ja bekannt, was sich im Zuge der Besetzung im Breitbandviertel und der Legalisierung des dreijährigen Daseins und jetzt mit den Austauschobjekten so ganz grob vollzogen hat. Heute aber mit dem Abstand von 2 Monaten wäre, denke ich, aus unserer Sicht ein wichtiger Punkt, einfach mal den Prozess nochmal zu reflektieren, also mit Abstand da nochmal drauf zu gucken, ohne jetzt sich tagtäglich dort in Auseinandersetzung zu befinden, die natürlich auch nie aufhören, andererseits. Dann haben wir Gäste aus Berlin. Das, denke ich, ist ganz wichtig, damit man mal in den Tellerrand hinausschaut und sich auch mal abgleicht, was läuft eigentlich in anderen Städten, auch in Städten, die mit Chemnitz, also Chemnitz als schrumpfende Stadt, Berlin als sich als Global City aufstellende, aufstrebende Stadt. Ja, welche Erfahrungen gibt es da überhaupt auszutauschen? Und welche Unterschiede gibt es in diesen Auseinandersetzungen um Freiräume? Und der dritte Punkt, und das war eigentlich der Punkt, der für André Holm vorgesehen war, der wird sicherlich hier in diesen Statements auch auftauchen, aber das theoretisch zu unterfüttern, dann müssen wir jetzt einfach mal warten, ob das heute noch passiert. Ansonsten müssen wir das nachholen. Es sind in dieser Auseinandersetzung auf Paradoxien hinzuweisen. Die eine Paradoxie ist ja die man vielleicht jetzt ganz kurz auf den Punkt bringen kann. Freiräume werden besetzt in benachteiligten Vierteln, also wie es vielleicht in Dresden-Neustadt nach der Wende war oder wie das in Berlin war. Diese Viertel durch diese Pioniere im eigentlichen Sinne, und wir haben ja hier auch Raumpioniere sitzen, werden aufgewertet durch das kreative Potenzial, auch durch die Zusammensetzung der Bewohnerschaft, die eben eher sich studentisch und dann natürlich auch mal bessere Jobs hat, zusammensetzen. Und das führt dann zu einer Verdrängung von Alteingesessenen bzw. von sozial Schwächeren, und dieser Prozess wurde als Gentrifizierung beschrieben. Also das ist ja natürlich eine Paradoxie, weil man ja so dort, wenn man ein Haus besetzt oder wenn man sich versucht, Freiräume anzueignen, ja so nicht antritt. Also zumindest nicht zielsicher darauf hinarbeitet. Eine zweite Paradoxie wäre die es, denke ich, auch in Chemnitz zukünftig noch ein bisschen weiter zu verfolgen gilt. Freiräume in einer Stadt wie hier sind ja erhältlich, jetzt erstmal. Und die Akteure, die sich in diesen Freiräumen herumtreiben, werden jetzt relativ schnell anerkannt. Sie sind anerkannte Bürger oder Zivilgesellschaft, Akteure, wie man so sagt, und bekommen dann im günstigsten Fall diese Objekte übertragen, überschrieben und sind damit natürlich in Zwängen drin, die man letztlich auch also von einem kritischen Blickwinkel aus auch als eine andere Form der Krisenverwaltung der Stadt natürlich beschreiben könnte. Also das heißt, dass man beteiligt wird, um bestimmte Aufgaben, die früher mal kommunal vielleicht finanziert waren, dann sozusagen ehrenamtlich auszuführen. Das ist so der dritte Punkt. Ja, es würde jetzt so sein, dass es hier ganz kurze Einführungen gibt vom Podium. Dann eventuell noch das Referat von André Holm, sollte er noch kommen. Und dann würden wir eigentlich auch ganz schnell in die Diskussion einsteigen, weil wir guckt um 10 hier raus müssen. Ja, wer fängt an? Oder ich sage es mal ganz kurz. Also hier zu meiner Rechten als erstes Nico Untermann, Vorstandsvorsitzender des WKB, also Wiederbelebung kulturellen Brachlandes, was ja der Mieter oder Nutzer der Reitbahnstraße war. Daneben Dominik Intelmann, ehemaliger Vorstand im experimentellen Carré, dieses Projekt einer kulturellen und auch räumlichen Erweiterung der Reitbahnstraße und dort zuständig für Öffentlichkeitsarbeit und Propaganda. Daneben der Janko aus Berlin, unter anderem aktiv in der großen Kampagne, die aus verschiedensten Teilen besteht, Wir bleiben alle. Dort daneben nochmal Andreas, der engagiert sich in einem ex-besetzten Flügel des Berliner Bethanien oder Ex-Bethanien-Krankenhauses in Kreuzberg. Und ganz hinten Micha aus Berlin. Gut, da weiß ich nicht, also wer hat gedacht, dass erst die Chemnitzer kurz was sagen? Okay. Ja, also ich würde damit anfangen, kurz zu erzählen, was quasi in der Reitbahnstraße passiert ist, wie das alles entstanden ist. Und ja, halt so kurz die kurze Abriss über die Historie quasi. Entstanden ist das Ganze, die ersten Treffen gab es 2005, 2006 von ein paar alternativen Jugendlichen oder Studenten und die sich halt gedacht haben, hey, hier gibt es relativ viele freie Häuser, die nicht genutzt werden. Die Stadt kümmert sich nicht drum und reißt das eher ab oder macht irgendwas, damit hält die Häuser halt zu. Und wir wollten die halt einfach, haben halt versucht auf legalen Weg an Häuser ranzukommen, mit der Stadt zu verhandeln, mit der GEG zu verhandeln. Und da ging es halt auch um den Pool zum Beispiel, wo dann aber relativ schnell klar wurde, nachdem dort ein Altersheim einziehen sollte, dass das wohl nicht ganz mit dem, was wir dort machen wollen, Hand in Hand gehen könnte. Ja, und dann wurde halt auch so langsam aber sicher mal die Eigentumsfrage gestellt von einigen Leuten. Es halt darum ging, gibt es da noch andere Wege, an die Häuser ranzukommen vielleicht, wo sich dann 2007 dazu entschlossen wurde, ein Haus zu besetzen. Das war der Kämpfer, die Karl-Ullmann-Straße 23-25, wo halt unter dem Motto Wohnen und Wirken quasi, dass man irgendwo wohnen wollte und auch in dem Haus direkt ein bisschen Kultur machen wollte und einfach ja, mit einer gewissen Außenwirkung auch sozusagen die Stadt ein bisschen mehr nach seinen Bedürfnissen gestalten wollte, wie man halt leben will. Ist ja allgemein bekannt, dass Chemnitz so die älteste Großstadt Deutschlands ist, vom Altersdurchschnitt her, um da halt so dem Ganzen ja, im Sinne der eigenen Bedürfnisse sozusagen entgegenzuwirken und für die eigene Szene oder für sich selber halt auch ja, Raum zu haben, ein Haus zu haben, wo man zusammen leben kann, wo man Veranstaltungen organisieren kann. Ja, in diesem Sinne wurde dann zum Jugendaktionstag sozusagen das Haus besetzt und das ist halt auch relativ witzig gewesen. Da kam dann halt die Polizei und hat halt davor die Straße abgesperrt, damit die Besetzerinnen auch nicht überfahren werden und sozusagen die Leute davor eine Solidaritätskundgebung machen, damit denen auch ja nichts geschieht. Das war halt so ein ziemliches Beispiel für die chemischen Zustände auch an dem Punkt irgendwie. Und man hat dann halt verhandelt, auch auf legalen Wegen, man hat sich halt nie irgendwie so, also hat sich einfach ja, gesprächsbereit gezeigt die ganze Zeit über, man hat halt mit der Stadt geredet, hat auch auf die Defizite sozusagen aufmerksam gemacht die ganze Zeit und halt Fragen gestellt, warum passiert denn hier halt einfach nichts mit den Häusern, wie kann man denn reinkommen und hat damit halt so eine ja, offene Türen halt quasi eingerannt. Und die Leute halt sich gedacht haben, hey, endlich passiert hier mal wieder was und endlich tun das mal Leute ansprechen, auch offensiv. Das Ganze hat dann 2 Wochen gedauert und dann gab es halt als Ausweichobjekt die Reitbahnstraße 84 und den Bernsbachplatz 6, was ja relativ vielen hier bekannt sein dürfte oder relativ viele kennen durften. Und da ist man halt mit einer heterogenen Gruppe, es war halt bunt gemischt, es waren halt Studenten dabei, es waren Schüler dabei, es waren Leute, die regulär arbeiten gehen, Hartz-IV-Empfängerinnen, halt wirklich breiter Querschnitt. Alles war irgendwie vertreten. Und wir haben halt diesen Raum genommen und ist dann halt auch relativ schnell in Diskussionen gedrängt worden oder waren in so einer Diskussion, macht man das jetzt halt immer noch nur noch so für sich, sozusagen versucht man hier halt einfach zu sagen, wir wollen das machen und wir finden das gut, oder wird man sozusagen dann schon von der Stadt instrumentalisiert. Das heißt, inwieweit halt die Stadt das natürlich auch genutzt hat, um ein Image aufzuwerten, um zu gleich zu sagen, hier eine lebendige Stadt, Stadt der Moderne und das ist alles schön, was ihr da macht und wir wollen das jetzt auch mit für uns nutzen. Und da, wo es dann auch Vorwürfe gab, man wäre hier, würde hier Heimatschutz betreiben, als die heimatliebenden Hausbesetzer, die das sozusagen nur machen, um hier die Stadt irgendwie aufzuwerten sozusagen, und dass wir mit unserer Besetzung sozusagen auch einen Verdrängungsprozess einleiten würden, wo sich da halt schon so eine Diskussion begonnen hat, die sich dann auch sehr weiter als durch die 3 Jahre eigentlich fortgesetzt hat und durchgezogen hat. Und trotz alledem hat man halt einfach nebenbei noch angefangen, einfach das Haus zu beleben. Es haben Veranstaltungen stattgefunden. Man hat Solidaritätspartys organisiert in Berlin zum Beispiel, ist halt rumgefahren, hat den Leuten erzählt, was hier in Chemnitz passiert und hat halt das Ganze sozusagen ein bisschen in die Öffentlichkeit getragen, auch über die Grenzen von Chemnitz hinaus. Und ja, hat sich auch bei den interkulturellen Wochen beteiligt, kritisch, die ja in der Stadt stattgefunden haben, hat Veranstaltungen gemacht. Ja. Und man hat halt in dem Stadtviertel halt schon auch so eine gewisse Aufwertung natürlich vorangetrieben. Dadurch, es war halt Leben in dem Viertel, es gab halt dann auch so die Komplizen, das war ein Planungsbüro aus Berlin, die das dann halt auch eher, für die Aufwertung des Viertels halt instrumentalisiert haben, die halt gesagt haben, wirklich auf der Homepage, endlich kommt Leben ins Reitbahnviertel, Besetzer sind auf den Plan getreten. Oder halt sofort das Ganze quasi auch städtisch verwertet wurde in die Marke Reitbahnviertel. Das gab es auch vor der Besetzung nicht so, wir waren nie im Diskurs großartig und auch durch die Besetzung ist es in die Medien gekommen, hat man darüber geredet und hat das sozusagen als Marke erstmal gesetzt, dass überhaupt Reitbahnviertel zu dem Viertel gesagt wurde. Man hat sich auch in der Stadt sehr stark engagiert, als der Stadthalten e.V., da waren auch viele Leute mit aus dem WKB oder aus dem Umfeld der Hausbesetzung, haben mit als Gründungsmitglieder, haben sozusagen auch den Diskurs, der in Leipzig gab, irgendwie sowas wie Wächterhaus, kennen ja vielleicht einige, das heißt Häuser einfach zu bewachen für eine gewisse Zeit, diese Häuser halt zu bekommen, da war man halt mit Gründungsmitglied halt diesen Diskurs auch mit angeschoben, wo es ja auch in Sonnenberg schon das erste Haus gibt, was da quasi diesen Wächterhausstatus hat. Ja, an der Reitbahnstraße hat sich halt so eine Art, können wir fast sagen, Kiez-Feeling entwickelt. Man hat dann einfach auf der Straße gesessen oder im Hof, hat mit Leuten geredet, hat halt Veranstaltungen organisiert, Partys gemacht und einfach den Raum sozusagen bespielt, mitten in der Innenstadt. Er hat halt auch die besondere Lage, dass er sozusagen zwischen Uni und Innenstadt sozusagen genau in der Mitte lag, was der beste Standortvorteil war sozusagen für eine gewisse Öffentlichkeit, dass man da halt hinkommen konnte, man hat es immer gesehen, alle Studenten sind quasi vorbeigefahren, mit dem Bus oder mit dem Fahrrad und man hat sich sozusagen auch in den städtischen Diskurs eingebracht. Ja. Und jetzt ist André Holm da. Sehr gut. Es hat sich dann halt sozusagen entwickelt zum gewissen Kulminationspunkt auch für Unzufriedenheit. Gerade halt von Jugendlichen, die irgendwie in dieser Stadt halt schon immer als so eine Art marginalisierte Randgruppe quasi dastehen, die halt einfach hingekommen sind und sich gefreut haben, dass mal wieder was passiert, dass man einfach irgendwo einfach mal hingehen kann, mal Kicker spielen kann, dass es die Volksküche gab. Das war sozusagen das beste Projekt, was irgendwie funktioniert hat. Ja, die Volksküche, wo sozusagen jeden Donnerstag immer 40 bis 50 Leute da waren, dort einfach gekickert haben, dort einfach ein bisschen gelebt haben, für die das sozusagen so eine Art Lebenstreffpunkt auch wurde, die das einfach quasi einfach mal sein konnten, sozusagen. war auch so ein Stück weit so ein sozialer Brennpunkt natürlich. Man hat halt viele Sachen thematisiert. Man hat sich zum Beispiel auch bei dem Nazi-Aufmarsch, der am 5.3. jedes Jahr stattfindet, positioniert und da auch dagegen natürlich positioniert, wo auch das Bundesspektrum aus Bürgerlichen da immer wieder hingekommen ist und aus zivilgesellschaftliches Bündnis immer gekommen ist und da mit denen zusammengearbeitet hat und halt geguckt hat, wie kann man denn da jetzt etwas machen und wie kann man denn da agieren. Sozusagen die Reitbahnstraße war meines Erachtens halt auch so ein Brennpunkt, so ein Diskussionspunkt im politischen Feld oder im Stadtumfeld, was einfach in den letzten 3 Jahren sehr stark in Diskussion stand. Irgendwie. Ja, es gab dann noch einige, ja, genau, es wurde dann halt aber auch sehr schnell schwierig, weil sozusagen die GEG gesagt hat, hier, ihr könnt das dort nicht weitermachen, ihr müsst umziehen. Da gab es dann halt Diskussionen, interne Diskussionen, die Frage, wie kann man denn das Projekt jetzt noch schützen, wo dann halt auch die Überlegung gab, in den Gang gekommen ist, mit dem experimentellen Carré, was sozusagen am Anfang gedacht war als so eine Art Schutzraum um die Reitbahnstraße sozusagen, das ganze Carré zu bespielen, weil wenn im ganzen Carré was passiert, kann man die Reitbahnstraße nicht mehr so einfach rauskündigen. Das Ganze hat sich dann relativ schnell zum Selbstläufer entwickelt und ja, dazu wird dann Dominik noch was sagen. Ich würde ganz kurz uns noch mal begrüßen, jetzt nur damit Sie wissen, wer das Gesicht hier ist. Und nach vorne noch mal sagen, das ist jetzt natürlich wieder der Plan A, ihr müsstet euch kurz noch sagen. Also ganz kurz. Das experimentelle Carré, genau, und also wie es der Nico schon so gut gesagt hat, es war natürlich aus der Idee heraus entstanden, wir brauchen jetzt, um die Reitbahnstraße 84 an dem Ort zu schützen, brauchen wir Projekte, die rundherum in diese leerstehenden Häuser einziehen. Und da traf sich das natürlich ganz gut, dass die Komplizen im Viertel auch zugegen waren, dieses Berliner Stadtplanungsbüro, was uns so ein bisschen Mut zugesprochen hat. Also ein Stadtplanungsbüro, was beauftragt wurde vom Stadtplanungsamt der Stadt, doch ein bisschen zu schauen, was man aus diesem Viertel machen kann. Und das interessanterweise konvergierten sozusagen unsere Ideen, dass wir gesagt haben, wir wollen halt auch eine Belebung, wenn man so will, aber natürlich auch eine Stabilisierung der Szene im Viertel. Und die Stadtplaner haben halt gesagt, ja okay, also da können wir uns durchaus treffen, weil es ist halt für uns primär eine Belebung des Viertels und eine Aufwertung sozusagen der Aufenthaltsqualität. Und wir haben uns da richtig professionalisiert, binnen kürzester Frist. Wir haben dann ein großes Konzept erarbeitet, haben verschiedene Projekte angesprochen, ob sie da teilnehmen möchten. Und da im Endeffekt sind wir auf verschiedenste Projekte gestoßen. Zum Beispiel die gläsernen Werkstätten wollten da mitmachen. Das ist eine eigene Geschichte für sich am Ende. Der Stadtteiltreff, das wäre die Reitbahnstraße 84 gewesen. Dann war eine Projektidee von uns, die Stadtteilgärten zu etablieren auf der Brachfläche neben der Reitbahnstraße. Und das wurde dann immer weiter verzweigt. Es ging dann um Kinoprojekt, um ein Literaturcafé, eine Fahrrad-Selbsthilfewerkstatt. Also auf einmal gab es einen Boom der Ideen. Also wir haben uns da auch quasi auch an Studenten dezidiert gerichtet, um zu erfüllen, ob es denn da überhaupt Interessenten gibt an diesem Freiraum, den wir da gerade in Begriff waren, aufzureißen. Und es war tatsächlich so, dass ich dann gemeldet haben oder dass sich die Rückkopplung war vom Cube Club, dann sollte ein Hostel eingerichtet werden, das Jugendforum wollte ein Büro haben und so weiter und so fort. Also es war halt auf einmal ein bunter Blumenstrauß an Initiativen, die sich da gemeldet hatten. Mit diesem Rückhalt sozusagen aus den realen menschlichen Zusammenhängen heraus sind wir natürlich dann auch mit geschwollener Brust sozusagen weitergegangen, den institutionalisierten Weg. Wir hatten eine gute Verbündete im Stadtplanungsamt, die dann ermöglicht hatte oder darauf hingewirkt hatte, ohne dass wir das großartig mitbekommen haben, dass wir Teil eines Stadtratsbeschlusses wurden, nämlich einen Stadtratsbeschluss über das Entwicklungskonzept Breitbahnviertel, also letztlich das, was diese Berliner Stadtplanungsbüro da forciert hatten. Und wir sind damit reingerutscht Das klang dann so: Das Entwicklungskonzept Reitbahnviertel Chemnitz, Bericht Januar 2008, gemäß Anlage bla bla. Die Verwaltung sowie der städtische Vertreter in der Gesellschafterversammlung der GEG werden aufgefordert, die Zielstellung des Konzeptes experimentelles Karree im Reitbahnviertel zu unterstützen, insbesondere auf eine längerfristige Nutzungsmöglichkeit des Objektes Reitbahnstraße 84 im Rahmen dieses Konzeptes hinzuwirken. Das war natürlich der Oberknaller. Wir haben die Tragweite erst im Nachhinein richtig verstanden, dass wir dort in dem Stadtrat eine absolute Mehrheit dafür gefunden haben, sozusagen für den Erhalt eines gerade noch besetzt gewesenen Hausprojektes. Sowas gibt es eben auch und das war durchaus überraschend. Auf jeden Fall dachten wir damit ja, dass die Sache geritzt ist. Man hat halt, die Kommune stellt sich sozusagen dahinter, die GGG als kommunales Eigentum ist eigentlich nur dafür noch da, diese Sache dann umzusetzen. Es war dann aber letztlich nicht so. Um das Ganze abzukürzen, es wurde immer klarer, dass es da den Investor Keilholz, der im Carré ein Jahr vor der Hausbesetzung drei Hauseingänge gekauft hatte, dieses Karrees, in dem auch die Reitbahnstraße 84 angesiedelt ist, dass dieser Herr Keilholz gesagt hatte, das geht so nicht. Dass wir, wenn wir dort vorne bleiben würden, wenn das experimentelle Karree etabliert würde, dass er dort nicht mehr investieren kann. Dass wir ihn sozusagen seine Investition zerstören. Also er hat ja den fränkischen Akzent und er sagte dann, wie sieht denn das aus da vorne? Das geht da nicht, die müssen sofort weg da. Und das war also eine Basta-Haltung. Und er stützte sich, und das wurde auch von der GEG gesagt, er stützte sich auf einen Passus im Verkaufsvertrag, den er da unterschrieben hatte, nämlich, angeblich, so sollte das gelautet haben, wenn er saniert, so muss auch die GEG sanieren. Das heißt also, dass wenn in unserem Konzept keine Sanierung vorgesehen ist, und das war ja nicht so beim experimentellen Karree, bei uns ging es ja um niedrigschwellige Inbetriebnahmen von Häusern, hieß das automatisch, dass die GEG uns kündigen muss, um das selbst sanieren zu müssen. Und wir haben das immer nicht so richtig geglaubt, dass es diesen Passus gab. Und dieser Passus, der wurde dann aufrechterhalten, im Grunde genommen bis zum Sommer dieses Jahres, also die Behauptung, dass es diesen Passus gab, das führte so weit, dass die Kommunalpolitik, also die Parteien, die damals für den Stadtratsbeschluss gestimmt haben, dass die halt auch quasi mit diesem Passus belehrt wurden, dass es überhaupt, dass ihr Stadtratsbeschluss absolute Makulatur ist, weil es quasi juristisch schon längst einen Vertrag gibt, der das genaue Gegenteil davon behauptet. Und auf diese Argumentation ließen sich auch die Kommunalpolitiker zu großen Teilen ein, bis auf die Grünen, denen wir daher immer noch sehr dankbar sind. Das war natürlich in dem Moment, wo wir dann aufgetaucht sind, Ende 2009, in der SPD hieß es dann, was, euch gibt's noch? Also lasst das doch endlich sein, das bringt doch nichts mehr. Und wir waren halt auch nahe, quasi auf dem Sprung halt, das endgültig sein zu lassen, aber uns nervte das halt, dass es halt, also dieses demokratische Defizit war. Also wir haben uns dann quasi als lupenreine Demokraten wiedergefunden in diesem Spektrum. Als alteingesessene Demokraten. Und dieses Dilemma führte dann letztlich dazu, dass in dem GGG-Aufsichtsrat, in dem halt auch Linkspartei, SPD und so weiter und so fort jeweils einen Abgeordneten sitzen haben, dass dieser GGG-Aufsichtsrat endgültig diese Sache beerdigen wollte, indem sie den Nutzungsvertrag gekündigt haben. Ende des letzten Jahres, also Ende des Jahres 2009 zum 30.06.2010. Das sah dann erstmal so aus wie, okay, das müssen wir jetzt erstmal so hinnehmen. Ist zwar kommunalpolitisch absoluter Knaller, dass erst ein Stadtratsbeschluss dafür ausgesprochen wird und dass in dem steht, dass die GEG darauf hinwirken soll, dass es ermöglicht wird und dann der Vertrag gekündigt wird. Wir als Ex-KEV und die Reitbahnstraße 84 lagen geschlagen da nieder, alle Waffen waren gestreckt. Als dann, wir hatten dann also so angesetzt, okay, wir machen jetzt so ein Plenum jede Woche, wie wir das weitermachen, ob sich vielleicht noch eine kritische Masse zu einer Besetzung findet, eine neue Besetzung des Gebäudes. Und ganz unverhofft fand sich da aber eine Gruppe ein, die das durchaus sehr empathisch verstand, dieses Angebot des Freiraums, was wir immer in der Reitbahnstraße 84 so propagiert haben. Und die haben halt quasi eine neue Initiative gegründet, Reba Ja heißt es. Und diese Initiative wiederum hat es dann halt vollbracht, ein weiteres halbes Jahr dort die Fahne hochzuhalten mit verschiedensten Kulturangeboten, mit einem Kunstfestival, was der absolute Publikumsrenner war. Und also wo man halt einfach sagen musste, in der Stadt hat das niemand mehr verstanden, was das sollte. Die Reitbahnstraße war eine Gruppe, das Experimentelle Carré war eine Gruppe und auf einmal gab es noch Rebassi. Und Rebassi war wiederum zusammengesetzt aus Leuten, breiteste Kulturspektrum, teilweise auch alteingesessene Künstler in der Stadt. Also es war halt durchaus interessant zu sehen, wie man dann, wenn man dann interviewt wurde von verschiedenen Medien in der Stadt, dass die das nicht verstehen wollten, dass es halt so viele Gruppen auf einmal geben kann, die sich halt nur um dieses Objekt da so balgen. Also man hat halt auf einmal gesehen, dass es halt relevant ist. Letztlich war es dann aber so, dass das Haus, nachdem klar wurde, es gibt keine kritische Masse zur Hausbesetzung und nachdem klar wurde, dass es drei Ausweichobjekte gibt, die die GEG dann auf Druck einer Podiumsveranstaltung mit der Papa Ludwig, also mit der Oberbürgermeisterin, auf einmal dargelegt hatte, dass es dann eigentlich gar niemanden mehr gehabt hat, diese Hausbesetzung hätte forciert. Ja, und mit dieser befriedeten, aber doch sehr teilweise doch recht unbefriedigenden Ausgang müssen wir heute leben. Dankeschön. Ja. Also ich bin einer der Menschen, die sich als Teil der Wir-bleiben-alle-Struktur begreifen. Die WBA-Kampagne gründete sich 2007 im Zuge des Angriffs auf das Ungdomshuset in Kopenhagen und aufgrund der Bedrohung der Köpi in Berlin. Am Anfang sollte es eigentlich so der Vernetzung und des Informationsaustausches bedrohter Berliner Projekte dienen. Aber es entstand halt schon recht bald so das Bedürfnis, szenenübergreifend sich mit Stadtteilpolitik auseinanderzusetzen. Da recht schnell eingesehen worden ist, so dass Kämpfe und Bedrohungen nicht isoliert betrachtet werden können, beziehungsweise dass halt so, naja, so die linke Szene kein ganz isolierter Haufen ist, der komplett frei von den gesellschaftlichen Umständen halt agiert bzw. bedroht ist. Aus dem Grunde wurde halt zur Stadtteilpolitik gesehen, dass das nur in Verbindung geschehen kann mit antirassistischer, antifaschistischer und antikapitalistischer Arbeit, da eine Inwertsetzung von Häusern, von Gebieten natürlich halt auch einhergeht mit Überwachung, mit Vertreibung erstmal so vom Stadtbild, also sei es jetzt nun Trinkergruppen, sei es jetzt, wie es gerade Berlin-Neukölln passiert, mit Roma-Familien, dass da die Repressalien gegen so eine Leute massiv ist, was unter anderem auch einer Vertreibung von mehreren Roma-Familien Görlitzer Park in Berlin vor 2 Jahren müsste es jetzt sein, einhergeht. Die WBA greift unter anderem auch den Freiraumbegriff auf, beschreibt ihn jedoch als eine Utopie, die, dass es irgendwann Räume gibt, sei es jetzt nun physische oder soziale Räume, die halt frei von Unterdrückung und von Herrschaft halt sind. Egal jetzt welcher Art, sei es jetzt nur aufgrund der Rasse, aufgrund des sozialen Status oder aufgrund des Geschlechtes. Die WBA-Kampagne funktioniert nach so einem DIY-Prinzip, also es hat halt seine Vorteile, seine Nachteile. Vorteile wäre zum Beispiel, dass das relativ niedrigschwellig ist, dass also erstmal jeder, der sich mit den Prinzipien so einverstanden erklärt, so unter dem Namen der Kampagne arbeiten, veröffentlichen kann. Die Nachteile sind dann aber halt dann auch, dass vieles halt auch versandet, weil es keine strikten Verantwortlichkeiten oder Verbindlichkeiten gibt. Da ich gebeten wurde, bin, mich kurz zu fassen, würde ich es erstmal hierbei belassen und dann alles andere dann in einer späteren Diskussion einbringen. Okay, Micha und ich machen Sie. Wir wollten was erzählen über die New York Methanien. Das ist ein Hausprojekt in Berlin-Kreuzberg. Das bietet Räume für politische Gruppen, für politische Aktionen, auch Büros für antirassistische Gruppen. Es gehen viele Sachen davon aus, wie Kämpfe gegen große Stadtprojekte und im Moment auch gegen die steigenden Mieten, die ein starkes Problem sind. Dass ihr euch kurz vorstellen könnt, wie der Ort eigentlich ausschaut. Das ist ein Krankenhaus, das wurde 1848 gebaut, hat 16.000 Quadratmeter, ist also ziemlich riesig und uferförmig angelegt in einem Park, also sehr schön. Und wurde Ende der 60er aufgegeben als Krankenhaus und danach war das so eine totale bunte Mischung von Kultur bis Soziales. Und 2005 zog dann im Zuge der Hartz-IV-Reform das Sozialamt aus und das ganze Ding sollte privatisiert werden. Das heißt, als kommerzielles, kulturelles Zentrum einem Investor gegeben werden. Da hat sich eine Initiative dagegen gegründet, die die Privatisierung nicht wollte. Und im Juni 2005 wurde zwei Stockwerke im Südflügel, also nur ein kleiner Teil des Britannien, von einem zuvor geräumten Hausprojekt der New York, die geräumt wurde, weil sie die Verdoppelung ihrer Miete nicht hinnehmen wollte, besetzt. Nach der Besetzung hat der Kampf gegen die Privatisierung nochmal einen Aufschub bekommen. Und es wurde ein Bürgerbegehren, das ist so eine Art Volksentscheid auf Bezirksebene, gegen die Privatisierung lanciert, der auch erfolgreich zu Ende gebracht wurde. Das liegt vielleicht daran, dass Kreuzberg eben eine lange Tradition an Widerstand, Hausbesetzung hat und auch von vielen Leuten, die sich als alternativ oder verstehen. Und dass die Bezirkspolitik eigentlich darum ringt, wer jetzt die Linkeste ist. Also so in Kreuzberg hat die CDU nicht mal 10%, ist also eine Splitterpartei. Die FDP ist marginal. Und soll ich lauter reden? Näher ans Mikro. Okay. Und der Bezirk wird von Grünen und der Linkspartei und der SPD dominiert. Mittlerweile haben wir einen grünen Bürgermeister. Das ist also für Verhandlungen mit der Obrigkeit immer so ein bisschen einfacher. Da kann man die einfacher irgendwie so an ihrem Schlawittchen backen. Ihr wollt doch eigentlich Linke sein irgendwie, kann es für sich ausnutzen. Das Bürgerinnenbegehren wird in zwei Stufen durchgeführt. Die erste Stufe wurde gewonnen und danach kam irgendwie so eine Phase, wo so grüne Politik so richtig zum Tragen kam, nämlich wir setzen uns mal alle im runden Tisch zusammen und quatschen darüber. Willst du jetzt noch weitermachen, Micha? Ja, okay, jetzt kommt der schwierige Teil. Ich gehe nochmal ganz kurz zurück, weil ich irgendwie auch da mit bei den Besetzern war und aus dem alten Haus da rausgeworfen wurde. Und dann sind wir da eben reingekommen in dieses Krankenhaus und mussten auch erstmal ankommen in dem neuen Kiez da und haben da halt so Nachbarschaftsversammlungen gemacht. Und da kamen eben auch wirklich Leute aus der Nachbarschaft und haben dann mit den Szeneleuten zusammen dann halt zusammengesessen und dieses Bürgerinnenbegehren da auf den Weg gebracht. Was ich persönlich also ganz spannend fand einfach. Genau, dann hat das geklappt. Wir haben genug Unterschriften gesammelt und dann fanden wir uns an so einem runden Tisch wieder mit den anderen Nutzern des Hauses. Halt so Musikschulen, Direktorinnen, wie sie im Buche stehen und also große kunstambitionierte Kulturmanager. Da kam irgendwie nichts so richtig zusammen. Also wir haben kein Konzept gemeinsam für das Haus entwickeln können. Also da wurde immer auch viel gegeneinander geschossen und so weiter. Wir, also wenn ich jetzt wir sage, wir so als Besetzerinnen, die wir da auch wohnen, gewohnt haben im Südflügel, hatten auch das Ziel mit diesem Bürgerinnenbegehren, dass wir so eine langfristige Perspektive kriegen. Also dass wir langfristig dort so ein soziopolitisches Zentrum etablieren können, was halt was Offenes ist, wo immer wieder Impulse davon ausgehen können. Und deshalb war eben für uns eben diese Legalisierung auch ein Ziel. Okay, das ging dann irgendwie so einen ganz okayen Weg. Das Problem war dann irgendwann so, dass das Geld so, also das Haus fand sich dann auf einem guten Weg, nicht privatisiert zu werden. Es gibt in Berlin so eine gemeinnützige GmbH, die verschiedene Kulturobjekte verwaltet. Die würde das Haus halt übernehmen und verwalten und keine Profit machen wollen. Und wir sollten halt nur die kostendeckende Miete zahlen. Die Frage, was ist das? Da kann man sich auch immer drüber streiten. Und wir haben eben dann 2008 ein halbes Jahr lang verhandelt, um die Kosten zu drücken, damit wir das überhaupt da bezahlen können. Und standen dann halt irgendwann im November 2008 vor der Entscheidung, zahlen wir jetzt zu viel Geld oder sagen wir, nein, wir machen nicht mehr mit, wir besetzen das jetzt weiterhin. So. Dann haben wir zum Glück doch noch eine Lösung gefunden, wo wir noch nicht wissen, ob die wirklich gut ist. Ein Selbstverwaltungsmodell, wo wir im kompletten Gebäudeteil, den Südflügel, zusammen mit Kindertagesstätte, Theaterpädagogischem Zentrum und Heilpraktikschule gemeinsam verwalten, gemeinsam Fenster restaurieren, wo wir halt so die ganzen Risiken, wie viel kostet das, auf uns nehmen letztendlich. Also wir wissen jetzt noch nicht, ob es funktioniert, also ob wir das tragen können. Aber mit dieser Lösung haben wir erstmal jetzt so eine Perspektive, auf 15 Jahre da zu sein, weil so lange ist das ganze Gebäude treuhänderisch an diese gemeinnützige GmbH übergeben. Ja, und da, also im November, Dezember 2008, haben wir auch sehr viel diskutiert, einfach wie viel Geld können wir denn da verantwortlich ausgeben und wie wichtig ist uns das da in Berlin? Also Berlin, da gibt es ja nicht mehr so viele Räume, wo man was entwickeln kann. Und das ist sicherlich ein großer Unterschied zu Chemnitz eben. Dass wir da denken, wir treten uns auf die Füße da im Innenstadtzentrum und fragen uns auch immer, wie viel Sinn macht es da eigentlich, so viel Energie da reinzustecken. Ich würde jetzt, weiß nicht, willst du noch was zu uns sagen? Später. Vielleicht, was wir einfach sind, aber es geht ja auch um die Frage, sind wir jetzt Teil der Aufwertung? Also an dem, dass unser Image irgendwie als die Wilden oder wie auch immer irgendwie genutzt wird, irgendwie, das merken wir, dass oft irgendwie oder öfter mal Leute kommen, die eigentlich in den Kunstraum oder in die Kunstsachen im Vorderhaus wollen und es aber irgendwie da hinten auch ganz toll plötzlich finden. Ne? Also diese Vereinnahmung kann man einfach nicht da kann man nichts dagegen machen, die ist halt einfach da, Vereinnahmung ist Vereinnahmung. Aber ich denke, solange irgendwie von uns noch politische Kampagnen ausgehen, die sich gegen eine Aufwertung der Stadt, die sich gegen Mietsteigerung, die sich gegen Verdrängung wenden, und solange wir diese Räume noch für sowas verwenden können, für eine außerparlamentarische, antikapitalistische Politik, können wir sagen, dafür zumindest versuchen, der Aufwertung was entgegenzusetzen. Ja. Okay. Ich würde nicht zulassen, dass es auch was Rückfragen gibt, sondern den André bitten. Und ja, André Röhr, vielleicht noch kurz was zur Vorstellung. Ist noch oder war zumindest im Sommersemester an der Konferenz-Universität in Oldenburg? Am Institut für Soziologie in der Arbeitsgemeinschaft über Arbeitsgruppe Stadtforschung. Die letzte Station davor war an der Wolfgang-Goethe-Universität in Frankfurt am Main und in der Koordination des Forschungsprogramms Neuerung des Städtischen in der neoliberalen Zeitalter und eben seit 2009 in Oldenburg. Letzte Veröffentlichung, ich nenne mal zwei, ist zum einen die Veröffentlichung Wir bleiben alle, vielleicht auch zum Anschluss. 2010 begleiten alle Gentrifizierung, städtische Konflikte und Aufwertung und Verdrängung im Unrastverlag erschienen. Und ganz witzig, irgendwie vom Titel fand ich, dass man das so kennt, so beziehbar ist, 2002 noch Veröffentlichung in einem Sammelband und auch mit der Christine Weiß, die hier vom Soziologie des Raumes in Chemnitz, Stadterneuerung in Ost-Berlin, wer bleibt, wer geht und vor allem warum. Prozessual bedingte Differenzierung von Beteiligungschancen an der Stadterneuerung. Ja, und er ist alleiniger Autor, glaube ich, oder weiß ich nicht, vom Gentrification Blog. Ein Blog, der sich als Mittler zwischen akademischen Fachdebatten und sozialen Bewegungen und städtischen Konflikten versteht. Und ja, dann lohnt es sich einfach mal reinzukommen als Gentrification Blog. Okay, jetzt habe ich das Wort. Ich werde, glaube ich, hier umziehen. Kannst du das noch rausnehmen, das Mikro? Dann muss ich ganz selbst festhalten. Ich stelle mich mal hier so an den Rand. Ich hoffe mal, dass das klappt. Ja, vielen Dank für die Einladung. Entschuldigung, dass ich hier zu spät gekommen bin. Die kleine Bahn zwischen Leipzig und Chemnitz, die fährt mit 5 Minuten Verspätung, aber der große ICE zwischen Berlin und Leipzig, der hatte, weiß nicht, 65 Minuten Verspätung und da war ein pünktliches hier auftauchen nicht mehr möglich. Ich bin jetzt ja hier schon quasi über meine akademischen Meriten und Laufbahnschritte vorgestellt worden und stelle mich aber ganz gerne selber, und deshalb ist dieser Gentrification-Blog auch ein Mittler zwischen verschiedenen Welten, als politischer Aktivist vor, weil ich seit Anfang der 90er Jahre selber in besetzten Häusern gewohnt habe, in Stadtteilinitiativen, aktiver in Berlin gegen die Aufwertung und gegen die Gentrification dort, lange Zeit in einer Berliner Mieterorganisation mitgearbeitet habe und in relativ vielen Netzwerken eingebunden bin, die sich jetzt nicht nur als akademische Netzwerke verstehen. Was ich heute vorstellen will, geht auf eine etwa 2 Seiten lange E-Mail von Enrico zurück, der lauter ganz komplizierte wissenschaftliche Sachen wissen wollte, wie Freiräume in der neoliberalen Stadt sich überhaupt entfalten können, auf welche Widersprüche die da treffen, was eigentlich hinter diesem Schlagwort von neoliberaler Stadt steht. Und insofern werde ich sozusagen diese schöne Vorstellung von konkreten Projekten jetzt erstmal so ein bisschen verlassen und tatsächlich so einen eher abstrakten Einblick in verschiedene Diskussionen geben und hoffe dann aber, dass wir irgendwie Anknüpfungspunkte sowohl an die Diskussion hier in Chemnitz als auch an die Aktivitäten vom Wir bleiben alle Bündnis in Berlin finden werden. Genau, jeder gute Vortrag braucht eine Fragestellung. Wenn wir sozusagen eine positive Deutung von Neoliberalismus oder liberaler Politik uns vorstellen wollen, dann ist das ja eine Politik, die sagt, wir brauchen nicht mehr so viel Staat, der soll sich zurückziehen, wir brauchen eine Entbürokratisierung, wir brauchen eine Regelung über Marktmechanismen und nicht über sozusagen Eingriffe von oben. Und 2 Schlagworte, die da auftauchen, die uns zum Beispiel in der Sozialgesetzgebung auch immer wieder entgegenkommen, ist das mit der Eigenverantwortung und der Entstaatlichung. Und wenn wir zurückdenken an Hausbesetzerbewegung in den 70er, 80er, 90er Jahren, dann haben die auch immer gesagt, Staat bleibt draußen, wir wollen hier eigenverantwortlich handeln. Und da stellt sich so ein bisschen die Frage, sozusagen, hat die neoliberale Politik sozusagen die Freiraumbewegung vielleicht schon überholt, eingeholt, in sich aufgesogen und damit verbunden die Frage, ob Freiraumbewegungen überhaupt noch ein gegengesellschaftliches Potenzial haben. Ja, wenn im Prinzip die jetzige Regierung verkündet, genau dieselben Forderungen, die ihr abstrakt lange Zeit in den Freiräumen gestellt hat, die ist jetzt Regierungsprogramm. Jeder soll sich nämlich selber kümmern, der Staat soll sich da zurückziehen, soll nicht mehr so große Verantwortung haben. Und auf der anderen Seite ist unsere alltägliche Erfahrung natürlich eine ganz andere. Ja? Also hier sind ja auch Projekte beschrieben worden, die jetzt nicht mit offenen Armen nur begrüßt werden. Ich werde mich also um die Paradoxien des Subversionspotenzial von Freiraumkampagnen versuchen, so ein bisschen auszudeuten und hoffe, dass das ungefähr die Fragestellung trifft, die hier in der Runde von Interesse ist. Jetzt wäre die Chance zu nicken. Gut. werde relativ klassisch vorgehen, werde erstmal überlegen, was sind eigentlich Freiräume, werde die versuchen einzuordnen in eine Geschichte von städtischen Protesten, die sich nämlich verändert haben. Und die haben sich unter anderem verändert, weil sich die Stadtpolitik in den letzten 30 Jahren mehrfach gewandelt hat, und werde da also auf die aktuelle Phase ein bisschen genauer eingehen, werde versuchen, dieses Schlagwort der neoliberalen Neuordnung der Städte oder des Städtischen zu bedeuten, und werde dann auf diese Frage von Anfang zurückkommen. Und ausgemacht war, dass ich ungefähr eine Stunde, ein bisschen kürzer, da muss ich schneller reden und darf mich nicht mit langwierigen Erklärungen aufhalten. Dann versuchen wir das mal. Freiräume. Wenn man in der Stadtforschung oder vielleicht auch auf der Suche nach Stichworten im Internet sucht, dann taucht als Freiraum erstmal gar nicht das rauf, worüber wir geredet haben, sondern Freiraum wird vor allen Dingen als stadtplanerischer Freiraum benommen und gibt uns aber schon mal einen ganz wichtigen Hinweis, was vielleicht hinter so einer Freiraumidee stehen könnte. Da heißt es nämlich auch im Baugesetzbuch, das sind unbebaute Flächen, es kann der öffentliche Raum sein, es ist der Gegenstand, also der freie Raum, Freiraum ist der Gegenstand der Landschaftsplanung. Es ist unter anderem auch der Gegenstand der Kriminalprävention. Also habe gerade gestern ein Papier aus Hamburg gelesen, wo sehr ausführlich beschrieben wird, wie die stadtplanerische Freiraumgestaltung, also Grünflächen, im Interesse von Sichtachsen und Kontrollmöglichkeiten von der Polizei in Hamburg im Prinzip angeleitet wird, wie hoch da die Bäume wachsen und wie hoch die Sträucher sein sollen. Das heißt also, da haben wir erstmal einen Freiraumbegriff, der uns aber hinweist, es geht um irgendwas Öffentliches und es geht vielleicht um etwas, was noch nicht durch etwas anderes besetzt ist. Ja, das sagt ja dieser unbebaute Begriff. Freiraum taucht auch in der Sozialpsychologie auf. Ich weiß nicht, ob hier Psychologen, Pädagogen oder künftige Pädagoginnen und Psychologinnen im Raum sitzen. Da lernt man das, da sagt nämlich Freiraum, das ist die Entfaltungssphäre der individuellen Identität. Ja, da wird ja immer von ausgegangen, Sozialisation findet in so einem komplexen Rollenspiel und Rollenerwartung statt. Und Freiraum ist der Ort, wo ich mich selber sozusagen sortieren kann und finde. Ist vielleicht auch ein Hinweis schon darauf, was wir auch in diesen politisch debattierten stadtpolitischen Freiräumen wiederfinden, nämlich dass das vor allen Dingen Orte der Selbstverwaltung und Selbstbestimmung sind, so wie wir die häufig aufgreifen. Ja? Und da sind diese Begriffe von Eigenverantwortung und von sozusagen Abwesenheit des Staates letztendlich wieder mit aufgehoben. Wenn ich jetzt hier von den Freiräumen rede, dann gibt uns das Stadtplanerisch-Sozialpsychologische vielleicht so ein bisschen noch so eine Anregung, dass es nicht nur ein Organisationsmodell ist, Dankeschön, um das wir uns kümmern, aber konkret werde ich mich natürlich auf diese Freiraumbewegung oder Freiraumforderung aus so einer politischen Perspektive richten. Freiräume sind in dem traditionellen Verständnis, jedenfalls in den westeuropäischen Gesellschaften, fast immer Freiräume von Subkulturen. Ja, wenn wir das überlegen, also niemand sagt, wir brauchen einen Freiraum für Fußballfans, ja, wenn alle Fußballfans sind, sondern Freiräume werden eigentlich immer für Untergruppen bezogen, und Subkulturen werden ja immer, ich beziehe mich da auf Dietrich Dietrichsen, der sich sozusagen sehr ausführlich damit beschäftigt hat, ein Popwissenschaftler, irgend sowas, also beschäftigt sich ganz viel mit Subkulturen und Popkultur. Und der sagt, Subkulturen und auch die Freiräume, die Subkultur hat, die sind eigentlich immer Teilbereiche von bestehenden kulturellen und gesellschaftlichen Praxen. Und die sind dadurch gekennzeichnet, dass sie von den Normen und Wertvorstellungen, die es im gesellschaftlichen Mainstream gibt, dass die da irgendwie abweichen. Ja, sonst bräuchte ich ja auch gar nicht diesen Freiraum, sonst würde ich mich ja im Kaufhaus, an der Tankstelle, am Bahnhof wohl genug fühlen. Ja, und würde mich da sozusagen in eine zufriedene Identität hinbringen können. Und die sind deshalb also fast immer auch von gegenkulturellen Komponenten getragen. Ja, das müssen wir haben jetzt gehört, in Kreuzberg ist es wichtig, dass man die Grünen und die Linken und die SPD da packen kann, dass sie sagen, ihr habt ja auch ein linkes Gewissen und deshalb sollt ihr Bündnispartner von uns werden oder uns unterstützen. Wenn wir sozusagen subkulturelle Freiräume sehen, dann müssen die natürlich nicht notgedrungen immer links sein, ja, sondern wir könnten uns auch in vielen sozusagen Städten weiß nicht, also zum Beispiel rechte Subkulturen vorstellen, ja, die genauso sagen, wir wollen hier einen Freiraum für uns haben. Aber die Diskussion will ich jetzt gar nicht weiter verfolgen. Was in der Freiraum- und subkulturellen Diskussion relativ wichtig ist, gerade weil es ein Teilbereich von bestehenden kulturellen, gesellschaftlichen Praxen ist und nicht losgelöst von der Nachbarschaft, von der Stadt, von der Erfahrung an der Schule, Universität, Arbeitsstelle und so weiter, gibt es eigentlich fast immer ein Wechselverhältnis zu diesem gemeinsamen, zu diesem gesellschaftlichen Mainstream. Ja? Ich muss mich davon abgrenzen, ja? sonst verliere ich den Status, subkulturell zu sein. Und ich erhoffe mir aber insgesamt auch eine Form von Anerkennung. Ja, dass ich als Subkultur also zum Beispiel über einen Stadtratsbeschluss eine Anerkennung finde, über eine Notiz in der Zeitung, dass ich in irgendwelchen Programmheften mit auftauche, dass ich wahrgenommen werde in meiner Andersartigkeit. Und wenn wir in den direkten Bereich jetzt von Kulturproduktion und Kulturereignissen gehen, ist sozusagen ein so ein Wechselverhältnis zum gesellschaftlichen Mainstream, dass es in ganz vielen Projekten irgendwann auch um Entlohnung geht. Ja, dass man sagt, also ich mache hier seit vielen Jahren Konzerte oder Presseplatten oder nehme Musik auf. Und da kommt natürlich irgendwann auch diese Idee, davon müsste man ja eigentlich auch leben können. Das ist ja auch Arbeit, ja, was in so einer Subkultur drinsteht. Also das heißt, Subkultur hat schon auch immer, und das bezieht sich letztendlich als Fragestellung auf ganz viele Freiraumdebatten, immer in so einem Wechselverhältnis zu diesen Mainstream-Geschichten der Gesellschaft, wo jetzt Stichworte Anerkennung, Entlohnung genannt habe. Dietrich Dietrichsen sagt uns, dass Subkulturen häufig sowohl in der biografischen Perspektive Einzelner als auch als Szene innerhalb einer Stadtgesellschaft oder eines kulturellen Feldes nicht notgedrungen immer Subkultur bleiben, sondern dass eigentlich ganz oft beobachtet wird, dass die Subkulturen ein temporäres Phänomen sind. Und sagt, es gibt im Prinzip mehrere Varianten, wie so ein Ende der Subkultur stattfindet. Das könnte als eine repressive Integration stattfinden, also dass man sagt, also wir räumen ein bestimmtes Haus oder lösen eine bestimmte Szene tatsächlich aus oder verbieten das oder übernehmen das in den gesellschaftlichen Mainstream. Da könnte man die Berliner Clubkultur zum Beispiel, ja, die als eine sehr subkulturell geprägte Geschichte angefangen hat. Heute kann sich der regierende Bürgermeister damit schmücken, dass er so viele Clubs in der Stadt hat. Man kann das Ende der Subkulturen, das hat Dietrichsen am Beispiel von Berlin-Mitte, von so einer Galerienszene sehr schön beschrieben, als einen persönlichen Aufstieg begreifen. Also, oder, weiß nicht, Punkmusiker werden ja auch manchmal berühmt und werden ganz reich, ja, und gelten dann in der Szene als Verräter, weil sie bei einem Major eine Platte haben pressen lassen. Ja, also das wären so Perspektiven, wo man sagt, also da entfernen sich Einzelne aus einer Subkultur durch einen persönlichen Aufstieg. Wir erleben in vor allen Dingen den sogenannten kreativwirtschaftlichen Bereichen im Prinzip eine technokratische Adaption von vielen sozusagen Spezialitäten oder Besonderheiten, die sich in der subkulturellen Szene herausgebildet haben, also zum Beispiel Entscheidungen kollektiv zu treffen oder flache Hierarchien in bestimmten Situationen zu haben, ist ja lange kein Privileg mehr von, weiß nicht, besetzten Häusern oder selbstverwalteten Clubs, ja, sondern ist das Unternehmensprinzip, weiß nicht, bei Nokia in der Entwicklungsabteilung geworden, ja. Also, und das heißt also, auch das könnte man als so ein Ende, als eine Kooption, als eine Aufsaugung von subkulturellen Praktiken verstehen. Und am Beispiel Bethanien ja schon so ein bisschen andiskutiert wurde, eine Perspektive, die so eine Subkultur zu Ende bringen kann, ist auch die räumliche Aufwertung von ganzen Stadtteilen. Ja, da spricht man dann in der Stadtforschung von dem Pionierdilemma, was uns in dieser Gentrification-Debatte immer begegnet, wo man sagt, da kommen erst die Künstler und Studenten und Alternativszene-Angehörige und die machen ein Viertel interessant, ja, dann sozusagen finden alle Kreuzberg spannend, weil es das Bethanien und viele andere Dinge dort gibt. Und dann kommt der Immobilienmarkt, dann steigen die Preise und dann muss die Subkultur letztendlich sozusagen auch verschwinden, weil man steigende Preise ja mit einem sozusagen traditionellen oder kontinuierlich subkulturellen Verständnis gar nicht mitfinanzieren kann und hat dann also eine Aufwertung losgetreten. Also so ist diese Perspektive, die ich hier berichte, die einen selbst sozusagen die Existenz unter den Füßen wegnimmt letztendlich, ja, durch so eine Aufwertungsspirale. Und das heißt also, wir haben das mit verschiedenen Paradoxien von Freiräumen zu tun, ja, sowohl im ökonomischen Bereich als auch im wohnungswirtschaftlichen Bereich, als auch persönlich, biografisch, kann so eine sozusagen subkulturelle Orientierung durchaus mit Erfolg, mit Inwertsetzung, mit Aufwertung verbunden werden. Ja, muss also gar nicht so ein unmittelbarer, dauerhafter, immer bestehender Widerspruch sein. Und das würde ich als Paradoxien von Freiräumen beschreiben. Werde diese Aufwertung von Vierteln durch Subkultur, weil das also relativ breiter diskutiert wird in den Gentrification-Debatten, kurz mal skizzieren. Und sagen, die klassische Vorstellung bei Gentrification, der Begriff ist wahrscheinlich allen Begriff, ja, das ist sozusagen bauliche und wohnungswirtschaftliche Inwertsetzung von Vierteln, die zu einer Verdrängung der ärmeren Bevölkerungsschichten aus den Quartieren führt, die dann ersetzt werden durch Mittelschichtshaushalte. Und die klassische Vorstellung ist, dass so ein Aufwertungsprozess von einem sozusagen Sanierungsgebiet, Desinvestitionsgebiet mit viel Leerstand, mit schlechten Wohnungszuständen, mit ganz geringen Mieten, sozusagen in ein gentrifiziertes Gebiet, in ein aufgewertetes Gebiet verwandelt wird. Und diese Entwicklung, die können wir uns so als so einen Stufenplan vorstellen. Da spielen natürlich ganz viele politische, wohnungswirtschaftliche, sonstige Entscheidungen eine Rolle. Ich konzentriere mich mal auf die Kultur, ja, was die sozusagen in so einem Aufwertungsprozess mit durchläuft. Und wir könnten relativ klassisch mit Pierre Bourdieu, französischer Soziologe, der Marx neu interpretiert hat und gesagt hat, naja, Geld ist ja nicht alles. Neben dem ökonomischen Kapital haben wir ja auch soziales und kulturelles Kapital, was unsere gesellschaftliche Position mitbestimmt. Und der hätte, wenn er sich mit Gentrification beschäftigt hätte oder wenn man seine Theorien auf den Prozess überträgt, da würde man sagen, in so einer ersten Phase, noch ist viel Leerstand, die Reitbahnstraße ist noch eine Ruine. Junge Leute kommen, machen da Läden auf, improvisierte Bar und so weiter, eine Lesebühne. Und da würde man sagen, da kommen Leute, die haben ein personell gebundenes kulturelles Kapital. Die haben die Fähigkeit, einen Club aufzumachen. Ja, die haben nicht das Geld, um sich irgendwie die Stadthalle zu leisten, sondern machen das in irgendeinem Keller und bringen ihre eigene Kreativität, ihre eigene sozusagen Kollektivität möglicherweise mit. Und man könnte sagen, in dem Zustand findet eigentlich eine Wanderung von Personen, die dieses individuell gebundene kulturelle Kapital tragen, in die Viertel statt. Und dann kommt es ganz relativ schnell zu einem Prozess, wenn da eine kritische Masse erreicht ist, dass dann plötzlich alle sagen, das sind gar nicht mehr einzelne Künstler oder einzelne Aktivisten oder einzelne überhaupt Kreative, sondern man spricht dann plötzlich von dem Viertel, wo das ist. Ja? Das heißt also, diese Aktivitäten der Individuen, die in das Viertel kommen, die übertragen ihre kulturelle Energie auf den Raum. Man spricht dann vom Galerienviertel, vom Szenequartier, vom Innenquartier, vielleicht im Fall von Kreuzberg von so einer Widerstandsoase. Also das heißt, also Zuschreibungen können sehr, sehr unterschiedlich sein, aber der Effekt ist immer, dass im Prinzip Aktivitäten von Einzelnen auf den Raum projiziert werden und in so einem Raumbild eingehen. Und das ist ein Prozess, der dann ja dazu führt, dass alle anderen, die vielleicht mal nach Chemnitz oder nach Kreuzberg kommen, genau dann in diese Viertel gehen und schon meinen zu wissen, was in dem Viertel, in dem Quartier passiert und sich dann genauso verhalten, wie sie denken, dass man sich da verhalten muss, weil sie das Raumbild schon kennen und damit genau das Raumbild in ihrer Alltagspraxis umsetzen. Also das wäre so eine Vorstellung. Ja? Also wenn ich weiß, es gibt irgendwo ein Quartier in der Stadt, wo sich die alternative Szene trifft, und ich selber habe Affinitäten zu einer alternativen Szene, dann gehe ich da sozusagen hin und erwarte, dass die, weiß ich nicht, meinen Musikstil haben, dass die das Bier oder Limonadengetränk verkaufen, was gerade in der Szene angesagt ist. Und dadurch, dass ich das dann da vielleicht verlange oder bestelle und die haben das noch nicht, dann wechseln die irgendwann das Angebot, weil sie merken, alle wollen immer, weiß ich nicht, Fritz-Cola oder Bionade trinken oder was trinkt man hier immer, diese... Das ist mit dem Koffein dran. Clubmate, genau. Ja, also das heißt, also um das so ein bisschen bildlich zu machen. Das heißt also, dieses individuell gebundene Kapital wird auf den Raum übertragen. und transformiert sich, ein Begriff von Sharon Zukin aus New York, in reales kulturelles Kapital, ja, oder in real cultural capital, und sie macht das so ein bisschen als Wortspiel mit der Real Estate, also mit der Wohnungswirtschaftsbranche, ja, und sagt, dann, wenn das nämlich auf den Raum übertragen wird, dann ist es plötzlich für Immobilienmarktakteure interessant, weil die ja auch mit dem Raum spielen. Ja? Also wenn man Immobilienmakler fragt, also was sind die drei entscheidendsten Kriterien bei der Preisbildung, dann sagen die Lage, Lage, Lage. Ja? Und dieses Lage, Lage, Lage ist ja nichts anderes, als dass der Raum irgendeine besondere Qualität hat, die ihn von anderen unterscheidet, sodass ich Mieter, Käufer, andere Investoren überreden kann, mehr Geld dafür auszugeben, weil das was Besonderes ist. Weil das nicht eine ganz gewöhnliche Lage ist, sondern das ist das Innenquartier. Ja? Das ist das Galerienviertel. So. Das führt dann relativ schnell zu so einer Ökonomisierung und Kommerzialisierung. Ein ganz klassisches Beispiel für so eine Transformation in reales kulturelles Kapital erleben wir in Berlin gerade, in dem Nordteil von Neukölln. Ich weiß nicht, wer Sarrazin ist heute auch gerade in der Stadt, also der wird sozusagen auch wieder Beispiele aus Neukölln bringen, wenn er darüber berichtet, wie gefährlich sozusagen Jugendbanden und Ausländerkriminalität in der Stadt, in den Städten sind und in Deutschland. Neukölln galt bis 2006 als das Vorzeigeghetto des deutschen Feuilletons. Ja, Rütli-Schule mit Brandbriefen des Direktors, der mit den türkisch-arabischen Jugendlichen nicht mehr zurechtkommt. Filme, Spiegelartikel, Köln knallhart, also sozusagen ein Schreckensbild. Da ist durch eine sehr gezielte Aufwertungspraxis und eine Umzugsmobilität, also eine gezielte Aufwertungspraxis des Bezirks, ein Programm soziale Stadt, wo sozusagen kreative Nutzung in leerstehende Gewerberäume vermittelt worden. Also das klang fast so wie das, was da in der Reitbahnstraße, wir wollen das Viertel beleben und wollen hier Kreative mit reinbringen. Dann sind auch ein paar Studenten dahin gezogen und WGs, die aus anderen Vierteln der Stadt verdrängt wurden, weil sie da die Mieten nicht mehr zahlen konnten. Und das hat dazu geführt, Transformation in reales kulturelles Kapital, dass Neukölln inzwischen als kultureller, kreativer Hotspot der Stadt zählt. Ja? In der New York Times gibt es Tipps für Berlinreisen von Amerikanern, 36 Stunden Berlin, Orte, die sie auf jeden Fall gesehen haben müssen. Das kreative Neukölln ist dabei mit 5 verschiedenen Standorten, wo man auf jeden Fall vorbeigehen muss. Ja? Die City, so eine Programmzeitschrift in Berlin, hat schon sozusagen als erste 2008 im Titel, also Berlins heißester Stadtbezirk, entdeckt. Ja, also Viertel war natürlich vorher schon da, aber so findet so ein Branding statt. Also die Viertel werden als irgendwie hip und besonders gebrandmarkt. Und die Transformation und Ökonomisierung findet dann statt, wenn wir zum Beispiel uns die Wohnungsanzeigen von Hauseigentümern anschauen. Bis 2007 haben die versucht, bei Wohnungsangeboten in Neukölln die Lage zu verschleiern. Ja, die haben die räumliche Lage, die haben dann geschrieben, 3-Zimmer-Wohnung zu bieten, Kanalnähe, das ist der Kanal zwischen Kreuzberg und Neukölln, oder Wohnung zu vermieten, Kreuzbergnähe, weil Kreuzberg einen besseren Ruf hatte als Neukölln. Ja? Jetzt kehrt sich das um, jetzt schreiben die Wohnung am Reuterplatz, Ausrufezeichen, Wohnung in Kreuzköln, also die haben einen eigenen Kunstbegriff für das Viertel erfunden, ja? um das es da geht, Wohnung in Nordneukölln zu vermieten. Ja? Das heißt also, und die Mietpreise sind auch tatsächlich höher, als sie vor 5-6 Jahren oder auch noch vor 4 Jahren waren. Ja, also das ist so ein Prinzip, wo man sagen kann, so ungefähr funktioniert das, und das ist nicht nur eine reine Erfindung, dass sich ein Ruf des Viertels tatsächlich in wohnungswirtschaftlichen Aktivitäten niederspiegelt. Wenn so ein Kommerzialisierungsprozess, Aufwertungsprozess tatsächlich stattfindet, die Mieten steigen oder sogar eine Umwandlung in Eigentumswohnung stattfindet oder Sanierungsmaßnahmen durchgeführt werden, dann führt das letztendlich dazu, dass ein Großteil von denen, die vorher in diesem abgewirtschafteten Gebiet gewohnt haben, da ausziehen müssen, weil sie sich das nicht mehr leisten können, in die preiswerten Gebiete der Stadt abgedrängt werden und dann in die sanierten, umgewandelten, teuer gewordenen Wohnungen eben diejenigen einziehen, die sich das leisten können. Und warum? Ja, was macht das jetzt mit der Kultur? Was hat das noch damit Kultur zu tun, wenn die sich das leisten können? Die sind nämlich bereit, einen extra Preis, einen höheren Preis als an anderen Orten in der Stadt zu zahlen, damit sie an diesem tollen Ort wohnen können. Ja, damit sie zum Beispiel bei Kollegen oder im Freundeskreis sagen können, ich wohne nicht einfach nur in so einem langweiligen Stadtviertel in Berlin, ich wohne jetzt in Nordneukölln. Ja, oder vor ein paar Jahren haben Leute mit stolz geschwellter Brust in Stuttgart oder in Hamburg oder in Frankfurt erzählt, dass sie am Kollwitzplatz im Prenzlauer Berg wohnen. Ja, weil sie wussten, dass das hat einen Ruf, ja, was sozusagen im Prinzip die Wohnadresse, und dafür zahlen die mehr Geld, ja, also da wird ökonomisches Kapital eingewandt, um das letztendlich in Sozialkapital und kulturelles Kapital zu verwandeln, weil die Adresse selber sowas wie ein Statussymbol wird. Ja? Also andere fahren vielleicht ein teures Auto oder haben einen besonders schönen Anzug, ja, wo man auch sieht, das kann er sich leisten, das ist, der hat Geschmack. Ja? Und so ähnlich funktioniert das mit Wohnadressen auch, dass ich sage, also ich bin bereit, dafür mehr zu bezahlen, damit, weil diesen Raum gibt es ja auch nur einmal, ich im Prinzip so eine räumliche Distinktionsrendite erwirtschaften kann. Das ist sozusagen ein so ein Aspekt, der in diesen räumlichen Aufwertungsmaßnahmen drin ist. Jetzt hatte ich gesagt, wir wollen über Proteste reden, die Freiräume möglicherweise aufgreifen, weil die meisten Freiraumbewegungen wollen ja diese Aufwertung nicht. Und gehe hier sehr ratternd durch. Es gibt im Prinzip städtische Proteste seit der kapitalistischen Urbanisierung im 18. Jahrhundert. Das waren zum Anfang, weiß nicht, diese klassischen Marktaufstände, Hungerrevolten von denen, die um ihre Existenz gestritten haben, ja, und gesagt haben, hier der Brotpreis ist gestiegen, lasst uns die Mühlen niederbrennen, um die Müller oder Brotverkäufer zu bestrafen, ihnen zu signalisieren, diesen Preis akzeptieren wir nicht. Ja? Das wurde eingeordnet von Edward P. Thompson in so einen Bereich der moralischen Ökonomie. Dann hat sich Stadt als Protestort, ja, Stadt war lange Zeit der Ort, wo solche Proteste stattgefunden haben, in den Gegenstand von sozialen Bewegungen verwandelt. Ja? Wenn wir an die sozusagen Jahrhundertwende oder die sozusagen Zwischen- und Vorkriegszeit in Deutschland denken, dann ist das sozusagen der Zeitpunkt, wo es unglaublich viele sozusagen Auseinandersetzungen um die Wohnsituation gibt. Ja, da sind gerade die Industriestädte, also auch Städte wie Chemnitz zum Beispiel, die sind ja in kürzester Zeit sehr, sehr stark gewachsen. Es haben sich Arbeiterquartiere mit sehr, sehr schlechten Wohnqualitäten, schlechten Bedingungen herausgebildet. Da haben sich vor allen Dingen aus der Arbeiterbewegung heraus Proteste entwickelt, ja, die gesagt haben, also zu so schlechten Bedingungen, da zahlen wir nicht so viel Geld, wir wollen irgendwie ein Mietrecht haben und nicht einfach jede Woche vor die Tür gesetzt werden wollen, wir brauchen langfristige Perspektiven. Und die haben etwas eingefordert, nämlich, sie gesagt haben, der Staat oder meinetwegen auch die Stadt, ja, als Lokalstaat, die sollen Verantwortung dafür übernehmen, dass wir eine Wohnperspektive haben, dass wir bestimmte Überlebensperspektiven in der Stadt bekommen. Manuel Castells hat für diese Form von Forderung den Begriff der kollektiven Konsumtion benutzt und hat gesagt, es gibt etwas ganz Besonderes, was nur die Stadt in der kapitalistischen Gesellschaft hat, nämlich, dass sie Einrichtungen schafft, die von vielen kollektiv genutzt werden müssen, ja, und können. Und dafür hat die Stadt eine Verantwortung. Verkehrssysteme, Kanalisationssysteme, entsprechende Wohnungen, wenigstens für die Mehrheit der Bevölkerung. Ja, das sind alles Infrastrukturen, die kann man sich gar nicht vorstellen, dass wir die auf eigene Faust lösen. Ja, also wenn wir an Verkehr oder Kanalisation denken, machen wir auch nicht. Ja, und das heißt, städtischer Protest, eingebunden, angebunden an die Arbeiterbewegung, hat damals ganz zentral gesagt, wir wollen, dass die Stadt als verlängerter Arm oder verkürzter Arm oder wie auch immer des Staates Verantwortung für uns übernimmt und die Qualität der kollektiven Konsumtion steigert. Auch da spielten Freiräume noch keine große Rolle. Erst als in der Nachkriegszeit, in der fordistischen Phase, Wirtschaftswachstum, Wirtschaftswunder in der Bundesrepublik, ganz viele Fragestellungen dieser Kämpfe um die kollektive Konsumtion, also um die Sicherung des Lebensstandards in den Städten gelöst schien. Wohnungen wurden gebaut und große Straßen und Verkehrsanlagen standen überall. Da hat sich eine neue Perspektive in den städtischen Protestbewegungen aufgetan. Da haben nämlich ganz viele gesagt, wir wollen jetzt aber auch noch mitbestimmen. Oder wir finden das in solchen Vierteln, sozialer Wohnungsbau in Frankreich, ganz schön langweilig. Da wollen wir eigentlich auch gar nicht wohnen. Ja, unsere Vorstellung von der Stadt ist eine andere. Und das heißt, da ist eine Perspektive entstanden, die gesagt hat, wir haben eine Freiraumidee in dieser wachsenden Stadt, ja, die sozusagen aus den sozialen Kämpfen der Vorperioden hervorgegangen ist, ein Ergebnis davon ist. Ja, das war eine Wohlfahrtsstadt, die da entstanden ist. Da fordern wir unsere Freiräume ein als Protest gegen diese Monotonie und Homogenisierung, die uns in dieser Stadt der 50er, 60er Jahre entgegenscheint. Ja, also auch wenn wir sozusagen an Städtebaupolitik in der DDR denken, ist das eine sozusagen Situationen gewesen, wo es Ende der 80er auch Unzufriedenheiten gab. Ja? Dass alle gesagt haben, prima, dass ihr die Wohnungsfrage löst, aber wer will denn da auf Dauer wirklich wohnen? Ja, in den Plattensiedlungen. Ja, also es gab natürlich auch immer viele, die das trotzdem angenommen haben, aber es ist ein dauernder Quell von Widerspruch und Unzufriedenheit gewesen. Henri Lefebvre hat vor dem Hintergrund solcher Siedlungen in Frankreich schon 1968 das Recht auf Stadt formuliert. Ja, das ist diese Parole, die jetzt andauernd in den vielen Bündnissen auftaucht und sagt, also heute wollen wir Recht auf Stadt, geht darauf zurück, dass er damals gesagt hat, prima, dass hier Wohnungen für alle stehen, die fließend warmes Wasser und eine Heizung haben, aber die haben ja gar kein Recht auf Stadt mehr. Also die wohnen da irgendwo am Stadtrand von Paris und alles, was die Stadt ausmacht, bleibt ihnen vor. Ja? Zentralität, das Treffen auf andere, also Kommunikation in der Stadt, eine Konfrontation mit Andersartigkeiten. Ja? Stadt wurde ja immer als Ort der Heterogenität auch begriffen in diesen Forschungsdebatten. All das gibt es in diesen Banlieues nicht. Und deshalb hat er gesagt, auch die müssten eigentlich ein Recht auf Stadt haben. Ja? Und er hat jetzt nicht gesagt, die sollen alle in die Pariser Innenstadt ziehen, sondern hat er eigentlich eher, glaube ich, so eine Vorstellung, dass die Stadt zu ihnen rauskommt. Ja? Dass all das, was wir mit Stadt positiv verbinden, mit urbaner Lebensweise, für alle Menschen zugänglich ist. Da kommt dieses Recht auf Stadt her. Und seitdem gibt es im Prinzip in Westeuropa eine Hausbesetzerbewegung, die nämlich genau in den 60er, 70er Jahren im Zuge dieser 68er Kulturrevolte angefangen hat, als ein vor allen Dingen gegenkultureller Aufbruch. Ja, wenn wir an die ersten Hausbesetzungen, die europaweit Schlagzeilen gemacht haben, denken, vielleicht in Zürich oder in italienischen Städten, dann waren das sozusagen weder klassische, wir brauchen eine Wohnung, und die Wohnungsnot zwingt uns zu besetzen, sondern es waren sozusagen Hausbesetzungen, die aus Jugendbewegungen hervorgegangen sind, ja, oder zumindest als solche beschrieben worden, die sehr, sehr deutlich gemacht haben, wir wollen einfach mal was anderes probieren. Ja, wir wollen ausbrechen aus diesen sozusagen grau zementierten Berufsvorstellungen und Leitlinien oder Wertvorstellungen der Gesellschaft. Ja, die haben sozusagen also ihre Freiraumidee sozusagen auf der ja, Innovationswelle der 68er Kulturbewegung mit reingebracht. In den 1980er Jahren, gerade wenn wir an Hamburg oder Berlin als sozusagen Orte von größeren Hausbesetzungen denken, da hatte sich das schon geändert. Ja? Da haben sich die Hausbesetzer plötzlich, jedenfalls ein großer Teil von ihnen, Instandbesetzer genannt. Ja, die haben gar nicht mehr gesagt, wir wollen hier unsere kulturelle Gegenwelt, wir wollen unseren Freiraum. Den wollten natürlich viele auch oder haben ihn mit aufgenommen. Aber was da passiert ist, ist ja, dass sie gesagt haben, hier sollen ganze Viertel abgerissen werden. Das ist ja denkmalschützenswerter Wohnbereich, in dem man noch ganz viel machen kann. Ja, wir retten die Häuser für die Stadt, haben sich da verbündet, ja, im Gegensatz zu diesem gegenkulturellen Aufbruch, die gesellschaftlich sehr isoliert waren. Da gab es ein paar Schriftsteller, Uniprofessoren, die gesagt haben, wir finden diese jungen Leute spannend und gut und innovativ. Ja. Die Instandbesetzung in den 80er Jahren, die haben dann sozusagen, also haben fast die sozusagen gesellschaftlichen Hegemonie und Kräfteverhältnisse in den Städten durcheinander gewirbelt. Ja. Das ist die Zeit, da gab es dann die ersten Grünen, die stadtpolitisch oder kommunalpolitisch aktiv geworden sind. Da gab es eine ganze Reihe von kritischen Planern, die gesagt haben, man muss ja nicht immer abreißen, wir könnten doch die behutsame Stadterneuerung erfinden, ja, die es dann in Berlin und in Hamburg und inzwischen eigentlich überall in Deutschland gibt, auch wenn sie gar nicht mehr so behutsam ist, wie sie damals versprochen hat. Es gab zu dem Zeitpunkt sozusagen in ganz vielen Städten aktive Bürgerinitiativen, die gar nichts mit diesen Freiraumjugendlichen zu tun hatten. Ja, die schon immer gesagt haben, wir wollen hier ein paar bessere Bäume haben oder wir sind hier gegen den Abriss oder wir wollen nicht, dass unsere alte Straße durch so einen hässlichen Neubau verschandelt wird, also aus ästhetischen Gesichtspunkten. Das heißt, da sind um diese Hausbesetzerbewegung relativ breite Bündnisse entstanden, die sich, ja, Beispiel Kreuzberg, ja auch sehr erfolgreich durchsetzen konnten. In den 90er Jahren hat sich das dann nochmal deutlich verändert. Da gab es erstmal nicht mehr sozusagen diese Spielräume für Instandbesetzung. Ja, also die in den 80ern mögliche Bündnispartner bei Hausbesetzung waren, weil sie eine behutsame Stadterneuerung durchsetzen wollten, die waren jetzt inzwischen Bezirksbürgermeister geworden, ja, oder Staatssekretäre. Die hatten also gar keine Notwendigkeit mehr, sich auf so eine sozusagen informellen Bewegung zu stützen. Und wir hatten aber gerade in der Wendezeit sozusagen eine Repolitisierung von ganz vielen Hausbesetzern. Also dieses gibt es so in der internationalen Hausbesetzerforschung, da gibt es so Es gibt so, ja, die wird ja über alles hier forscht. Das, da gibt es so Kategorien irgendwie. Also sind es soziale Besetzungen oder eher kulturell geprägte oder präservative Besetzungen, die Bausubstanz retten wollen. Und da gibt es irgendwie auch so eine sozusagen politisch-demonstrativen Besetzung als Typ. Ja, man muss jetzt diese Kategorien nicht eins zu eins übernehmen, mache ich auch nicht. Aber sozusagen, wenn wir vielleicht an die Hausbesetzerzeit Anfang der 90er Jahre, sowohl in Ostberlin als auch in Leipzig denken, ja, dann sind das schon sozusagen sehr demonstrative Hausbesetzungen, die vor allen Dingen deutlich machen sollten, ich will hier nicht die Stadt retten und ich will auch keine neue behutsame Stadterneuerung durchsetzen, sondern ich will hier markieren, hier sind wir und da sind die anderen. Ja, und wir setzen unseren Freiraum gegen euer kaltes Deutschland oder was auch immer. Für die 2000er Jahre fällt es mir ein bisschen schwer. Also wenn ich so in Dekaden durchgehe, gibt es ja auch nicht mehr so viele Hausbesetzungen, die erfolgreich sind. Das einzuordnen wird ein bisschen diffuser, komme ich gleich noch. Glaube aber, dass es ganz spannend ist, also Hausbesetzungsbewegung oder wir müssen das ja nicht immer auf Wohnungsbesetzung, sondern könnten das auch auf Kulturstandorte, die sich angeeignet werden, überlegen. Dass es spannend ist, zu sehen, dass im Laufe der Zeit Akteurszusammensetzung, Ziele und gesellschaftliche Kontexte, aber auch das Verhältnis zum Staat sich gewandelt hat. Ja, also zum Anfang war es eine Provokation in den 80er Jahren, war es eigentlich sozusagen eingebunden in eine Reform kommunalstaatlicher Politik, ja, die dann wieder aufgekündigt wurde. Also das heißt, das wäre so eine Perspektive, die man danach sehen kann und die sich, glaube ich, in den 2000er Jahren sogar von Stadt zu Stadt deutlich unterscheiden kann. Haben wir noch ein bisschen? Okay. Ja, dritter These, ich führe diese einzelnen Fragmente nachher nochmal in so einer Gesamtthese zusammen, war ja, dass wir gesagt haben, sozusagen diese Stadtprotestgeschichte und diese Freiraumentwicklung oder Diskussion, die agieren heute, das sind die Fragezeichen hinter der 2000er Hausbesetzerbewegung, unter den Bedingungen einer neoliberalen Stadtpolitik. Was meine ich damit? Ich meine damit drei Bestandteile, die sich deutlich von früheren Formen der Stadtentwicklung, Stadtpolitik unterscheiden, die hier mit dem Stichwort unter anderem der unternehmerischen Stadt beschrieben sind. Wir haben, und das greift diesen Slogan liberaler Politik der Eigenverantwortung wieder auf, wir haben völlig neue ökonomische und politische Rahmenbedingungen der Stadtentwicklung. Ja? Was Städte heute ganz groß oben an sozusagen als Überschrift quasi haben und deshalb unternehmerische Stadtpolitik, ist der Begriff der interkommunalen Konkurrenz oder interurbanen Raumkonkurrenz zum Teil auch, der Standortwettbewerb. Ja? Alle Städte sozusagen verlieren im Prinzip an ihren traditionellen ökonomischen, an ihrer traditionellen ökonomischen Basis, weil durch Deindustrialisierung, technische Innovation, alte Fertigungsanlagen geschlossen werden, verlieren zum Teil, das ist in Ostdeutschland ja sozusagen ein Dauerproblem in ganz vielen Städten, an Einwohnern. Und städtische Strategien sind ganz stark darauf, sozusagen setzen ganz stark darauf, diese Verluste wieder gut zu machen. Ja, immer mit dieser Argumentation, irgendwer muss ja auch die Steuern zahlen, die wir hier verteilen wollen. Wir haben ja langfristige Pläne, um das zu verteilen. Und das heißt, Städte stehen letztendlich in einer Konkurrenz, ja, wie auf dem Markt Unternehmen in Konkurrenz zueinander stehen, darum, dass es hier Unternehmensansiedlungen gibt, dass Touristen in die Stadt kommen, dass Steuerzahlerinnen in die Stadt kommen, dass wir vielleicht ein Großereignis, ja, in welchen Städten findet eigentlich die Fußballweltmeisterschaft statt, ja, also, und wer da abgehängt wurde, hat CETA und Mordio geschrien oder man hat sozusagen noch versucht, irgendwelche Bestechungsgelder über den Tisch zu reichen, um sich da hinzubekommen. Ja, das heißt aber, Städte sind in so einer dauerhaften Konkurrenz zueinander. Das ist eine Perspektive der unternehmerischen Stadt. Zweite Ebene der unternehmerischen Stadt ist, dass die Stadt selber wie ein Unternehmen denkt inzwischen. Ja, und eben auch kommunale Träger wie der Wohnungsbau, die Wohnungsbaugesellschaft in Chemnitz und in allen anderen Städten. Ja, dass die wie ein Unternehmen schwarze Zahlen schreiben müssen. Ja, wenn wir uns nochmal zurückerinnern, was Manuel Castells, ja, zu den städtischen Regulationen im Fordismus gesagt hat, ja, wo es eine kollektive Konsumtion gab, wo eine bestimmte Daseinsvorsorge von der Stadt zur Verfügung gestellt wurde, da wäre ja niemand auf die Idee gekommen zu sagen, rechnet sich jetzt eigentlich die Kanalisation? Rechnet sich das, dass ich ein großes Energiewerk mache? Wir brauchten das einfach und das ist eine politische Entscheidung, dass es gemacht wird. Ja, das hat sich radikal verändert. Wie ein Unternehmen muss sozusagen auch die Stadtverwaltung inzwischen sozusagen Posten durchgehen, muss vielleicht Fachbereiche schließen, die nicht so effektiv arbeiten, ja, muss den Jugend-, Sozial- und Kulturbereich irgendwie daraufhin ansprechen, dass sie irgendwie hier noch Stellen einsparen können oder auf andere Weise effektiver werden könnten. Also sozusagen diese ganze Perspektive funktioniert aus einer unternehmerischen Brille oder einer betriebswirtschaftlichen Brille. Effekt von dieser unternehmerischen Stadtpolitik ist, dass die Stadtpolitik selbst sich zunehmend auf die umworbenen Gruppen orientiert, die man in der Stadt haben will. Wenn ich weniger Budget zu verteilen habe, bleibt natürlich auch weniger dafür übrig, dass ich denen, die schon hier sind, das Leben so angenehm wie möglich mache. Ja, oder mal horche, was die vielleicht für Forderungen haben. Ja, wenn man überlegen, wie, weiß nicht, also wird in Chemnitz nicht anders sein als in vielen anderen Städten, also dass der Wirtschaftsförderungsbereich sozusagen so einen größten Posten, ja, im Stadthaushalt häufig bekommt. Das ist ein Bereich, der ausschließlich dafür da ist, zu sagen, wir wollen irgendjemanden hier in die Stadt locken, damit langfristig die Steuern steigen und wir alle was davon haben. Ja, das ist dann das Versprechen, obwohl das in der Regel ja gar nicht stimmt. Aber anderer Punkt. Das heißt, Stadtpolitik gibt mehr aus für die, die kommen sollen, als für die, die da sind. Gleichzeitig haben wir Deindustrialisierung, Deökonomisierungsprozesse, Abwanderungsprozesse, demografischer Wandel, die dazu führt, dass wir aber immer mehr Leute haben, die eigentlich auf eine staatliche und städtische Unterstützung angewiesen werden, die arm sind. Zum Beispiel, ja, keine Arbeit haben, steigende Arbeitslosigkeiten. Und das heißt, aus dieser Perspektive haben wir eine soziale Polarisierung, ja, die können wir in wirklich allen Städten beobachten und eine Differenzierung nach unterschiedlichen Lebensstilen, die wir feststellen, die dazu führen, dass diese Stadt, die immer weniger Geld für die sozialen Gebrauchswerte des Städtischen ausgeben will und kann, in den Bereich von umkämpften Räumen kommt. Weil jetzt nämlich diese Gruppen, die die Geld haben und die wenig Geld haben, die gut organisiert sind und die nicht gut organisiert sind, vielleicht sozusagen eine Konkurrenz um das gleiche Viertel, um den gleichen Budgetansatz in irgendeiner städtischen Ausgabe, um ein gleiches Programm führen und wir so von also völlig neuen politischen und sozialen Konfliktlinien in den Städten reden. Ja? Also so eine Zersplitterung oder in manchen wissenschaftlichen Texten wird von einer Balkanisierung der Stadtpolitik gesprochen. Ja? Weil man meint, also da sind so viele kleine Interessensgruppen, ja, die sich mal mehr, mal weniger stark durchsetzen können, die aber in der Regel nicht mehr wie die alte Stadt irgendwas macht, was für alle gut ist. Ja? Wie eine neue Straßenbahn oder so. Denn gibt es, was auch neu in der aktuellen Phase der Stadtentwicklung ist, was Hart und Negri in hier diese beiden Politphilosophen, die hier Multitude und Empire geschrieben haben, die sagen, die Stadt ist unsere Fabrik. Ja? Die sagen, das, was wirklich Neues ist, früher sind die Leute auf Arbeit gegangen, in die Fabrik, in die Fertigungsanlage, und haben in der Stadt gelebt. Deshalb hatte Manuel Castells recht und hat gesagt, die Stadt ist der Ort der kollektiven Konsumtion. Hier kann man sich wieder reproduzieren. Und die sagen, das ist ja gar nicht mehr so. Wir haben diesen Übergang zur Dienstleistungs- und zur Wissensökonomie, wo Werte in der Gesellschaft ja nicht mehr am Fließband geschaffen werden. Jedenfalls nicht in den meisten westeuropäischen Ländern. Ja, sondern die Werte werden geschaffen, weil sich irgendwelche Leute mit schlauen Gedanken hinsetzen, miteinander kommunizieren, neue Pläne machen, Projekte entwickeln, Innovationen hervorbringen und so weiter. Und sagen, das, was passiert, ist eigentlich, also wird in den Wirtschaftswissenschaften als so Creative Turn der städtischen Ökonomien beschrieben, ist sozusagen eine Verkopfung, ja, oder Verwissenschaftlichung, bisschen abstrakter, ja, von städtischen Ökonomien. Und die hat gar keinen konkreten Ort mehr unbedingt, ja? Sondern die braucht bestimmte städtische Qualitäten. Ja? Nämlich, dass ich, wenn ich in der Nacht um 1:30 noch einen guten Gedanken habe, mich einfach so, oder bis nachts um 2 an einem guten Gedanken sitze, nicht schon um 5 Uhr die Fabriktore geschlossen haben, sondern dass ich da weiter an meinem Computer und meinem Programm werkeln kann und wenn ich dann nach Hause gehe, immer noch eine Pizza oder ein Bier irgendwo um die Ecke bekomme. Ja? Funktioniert nicht, wenn ich im suburbanen Eigenheim wohne und irgendwie auf den Pendlerbus warten muss, der nur irgendwie 10 Minuten nach Schichtende fährt. Also das heißt, also aus den neuen Arbeitsweisen, Denkverhältnissen und so weiter, da werden ganz andere städtische Anforderungen geschlossen. Ja? Das beschreiben die als Perspektive, dass sie sagen, die Stadt ist unsere Fabrik. Ganz viel, was vor allen Dingen die Innenstädte bereithalten, ist für diese neue Ökonomie, die Wissensökonomie oder die manchmal als Kreativwirtschaft beschrieben wird, der zentrale Baustein, den die brauchen. Ja? Ohne das würde es nicht gehen. Und das heißt, dass hier auch relativ viele, das hatte ich vorhin schon mal, wenn die Entwicklungsabteilung von Nokia flache Hierarchien, die es vielleicht in subkulturellen Projekten oder Basisprojekten gegeben hat, übernehmen. Also dass genau dieser sozusagen diese neue Ökonomie ganz viel sozusagen an Mechanismen, die es in Freiräumen gab, ja, die es in diesen linken Protestbewegungen gab, dass die das sozusagen übernommen haben und sagen, das ist eigentlich ganz praktisch, die haben das total prima gemacht in diesen autonomen Jugendzentren. Die hatten auch immer bis nachts um vier auf. Ja, sowas brauchen wir heute auch, ja, wenn dann mein sozusagen Kreativer abends noch irgendwo hin will. Also das heißt also weg von sozusagen formalen Mechanismen und so weiter. Ich überspringe jetzt mal ganz viel. Hätte das jetzt nur noch mal ein bisschen anschaulicher gemacht und gehe noch mal dazu hin. Jetzt kommt hier der rote Begriff, der wäre erklärt worden, der ist eigentlich so wichtig. Dass Hart und Negri gesagt haben, die Stadt ist unsere Fabrik. Ja? Und was hat sich also verändert? Einerseits könnte man sagen, kollektive Konsumtion von Manuel Castells, die Stadt hat sich von so einem Wohlfahrtscontainer in eine Produktivitätsressource verwandelt. Ja? Also die ist sozusagen nicht mehr der Ort, wo sich die Arbeiter reproduzieren, um dann am nächsten Tag wieder, und die Arbeiterinnen natürlich auch, um am nächsten Tag dann wieder zu schuften, sondern in den Städten selber oder die Qualität der Städte. Gibt es ganz viele Untersuchungen, die das jedenfalls behaupten, dass die Qualität des städtischen Lebens einen Einfluss darauf hat, wie produktiv bestimmte Bereiche dieser neuen Wissensökonomie sind. Weiterhin ist die Stadt sozusagen Ort von verdichteten gesellschaftlichen Verhältnissen. Das war früher die Fabrik. Deshalb ist sozusagen die stärkste soziale Bewegung, die wir in Westeuropa und in Deutschland kannten, die Arbeiterbewegung, sozusagen eine fabrikorientierte Bewegung gewesen. Ja, die waren in Fabrikkomitees oder Gruppen oder Vereinen lange Zeit organisiert gewesen. Ja, wenn man in der Gewerkschaft ist oder wenn man in die SPD oder in die KPD eingetreten wäre, als es die noch gab, also die SPD gibt es ja immer noch, aber sozusagen wäre man sozusagen über seinen Arbeitsplatz an seine Basisgruppe geraten. Ja? Das hat sich zunehmend aufgelöst. Ja? Die sind jetzt, also SPD auch schon seit langem, die sind jetzt als Ortsgruppen organisiert. Ja? Weil nämlich die Stadt letztendlich ganz viele von diesen Verdichtungsfunktion, die Fabrik früher hatte, übernommen hat, weil es die Fabrik einfach nicht mehr gibt und das dichteste Verhältnis ist, was wir uns zurzeit vorstellen können. Hart und Negri sehen das Ganze sozusagen in so einem positiven Schimmer und sagen, wenn das so ist, wenn wir in den Städten mit unserem eigenen Wissen und unserer Kreativität und wir haben jetzt sozusagen, machen eine große Klammer und wir sind im Bildungssystem nicht benachteiligt worden, sondern sozusagen haben da Vorteile genießen können, dann haben wir eine relative oder eine tendenzielle, sagen Sie, Autonomie vor den Kapitaleignern. Ja? Eine Fabrikarbeit ist nicht denkbar, ohne dass es einen Chef gibt, der sagt, ich baue die Fabrik hin, ich mache hier ein Fließband und das und das und das sind deine Aufgaben und die musst du erfüllen, sonst kriegst du keinen Lohn. Das funktioniert in dieser Kreativwirtschaft anders. Ja, ich kann relativ frei überlegen, was ist mein Projekt, wo will ich arbeiten, kriege ja auch gar keinen lebenslangen Arbeitsvertrag mehr, also bin auch gezwungen, ja, diese tendenzielle Autonomie einzunehmen, aber sagen letztendlich, und das ist Ihr positiver Blick auf diese neuen städtischen Entwicklungen, das Kommando des Kapitals, ist nicht mein Begriff, das ist sozusagen, das ist galt für die Fabrik, ist in dieser städtischen Ökonomie, Wissensökonomie ganz schwer zu fassen und deshalb, weil Kapitalismus haben wir immer noch, sagen Sie, wird eine kapitalistische Verwertung zunehmend über die Grundrentenkapitalisierung erreicht. Ja, wenn ich nicht mehr im konkreten Fabrik- und Produktionsablauf sagen kann, hier sind die Stellstrauben, hier spare ich was ein, hier zwinge ich dich zu Überstunden, machen ja inzwischen alle freiwillig, wenn sie ein wichtiges Projekt gerade verfolgen. Ja, wenn ich das als Kapital abstrakt gesehen nicht mehr machen kann, weil es diesen Fabrikunternehmer in der Form gar nicht mehr so stark gibt, dann sagen Sie, wird das letztendlich durch eine Grundrentenverwertung, also durch Grund- und Bodenverwertung ersetzt. Das sind die Bereiche, die steigen. Und wenn wir uns das sozusagen im Vergleich zu anderen realwirtschaftlichen Bereichen angucken, ja, wo steigen Profitraten, wo wird wie viel Geld umgesetzt, dann ist es der Immobilien- und Wohnungsmarkt, ja, in ganz vielen Städten. Klar gibt es immer sozusagen diese Orte, die sozusagen in der Logik ungleicher Raumentwicklung davon ausgelassen werden, die zur Peripherie erklärt werden. Ja, aber wenn wir das also allein in Deutschland uns vergleichen würden, dann ist das immer noch der Markt, der zurzeit sozusagen boomende Gewinne und Umsätze bringt. Und das führt uns dazu, dass in dieser Fabrikstadt, Stadt ist unsere Fabrik, neoliberalen Stadt, wir eine neue grundsätzliche Interessenskoalition oder Konstellation haben oder ein Aufeinanderprallen von Interessengruppen. Nämlich, wir haben auf der einen Seite eine Immobilienverwertungskoalition, nenne ich die jetzt mal hilfsweise, die an dieser Grundrentenkapitalisierung interessiert sind. Dazu müssen wir wissen, ein Eigentümer, dem einfach ein Stück Grund gehört, der hat ja noch gar nichts davon. Ja? Also der braucht die Bank, die die Investition finanziert, der braucht Architekten, die das Haus bauen, der braucht ein Stadtplanungsamt, was dazu stimmt, der braucht irgendwie einen Finanzminister, der sagt, wenn du da baust, kannst du noch Steuern sparen. Ja? Also das heißt, also es gibt eine ganze Reihe von sozusagen Akteuren, ja, die über den Eigentümer, Investor hinaus Interesse an der Immobilienverwertung haben. Ja? Weil also unternehmerische Stadt, unsere Stadt jetzt eine neue Visitenkarte bekommt, wenn ich meinen Bahnhof neu baue. Ja? Und dann hat das auch einen Vorteil, kann ich das im nächsten Wahlkampf als Erfolg verbuchen. Ja? Also das bedeutet das hier nur an. Und auf der anderen Seite stehen aber die Bewohnerinnen, ja? Die meisten haben ja gar keine Lust, höhere Mieten zu zahlen, und in dieser Logik der Stadt ist unsere Fabrik, auch die Produzierenden dieser Wissensökonomie, ja? Also wo ja auch, weiß nicht, ganz viele Aktivitäten, die es in Freiräumen oder in subkulturellen Szenen gibt inzwischen, dazu gehören, ja, die ja gerne so einen Club weiter betreiben wollen, aber gar nicht können, wenn die Mieten steigen, ja, oder sozusagen ihr in Bethanien habt ja auch diese Überlegung, ja, also wie viel können wir hier noch sozusagen an Aktivität entfalten, wenn wir bestimmte Kosten haben, ja, wenn uns letztendlich dieser Verwertungsdruck gegenübersteht. Damit haben wir neue Widersprüche in der Freiraum-Diskussion, die Zusammenfassung, also kommen wir auch am Ende entgegen im großen Ende. Zum einen heißt das, Freiräume werden zunehmend oder können zunehmend als Experimentierräume dieser neuen Wissensökonomie und einer Politik der Eigenverantwortung wahrgenommen werden und können aber auch vereinnahmt werden aus dieser Perspektive. Das heißt auch sozusagen politisch sehr subversive Bewegungen, die sagen, wir besetzen jetzt ein Haus und machen hier unser Zentrum, können sich dann möglicherweise vor Umarmung der Stadtpolitik gar nicht entledigen, weil die einfach da sind. Ein sozusagen aktuelles Beispiel, das ist ein Foto hier aus Hamburg, aus dem Gängeviertel, da haben wir, weiß nicht, 200 Künstlerinnen 2009 ein bereits verkauftes, zum Abriss freigegebenes altes Fabrikgebäude besetzt und haben gesagt, soll nicht abgerissen werden, außerdem brauchen wir billige Ateliers. Wir machen das und wir nennen das Ganze Komm in die Gänge, weil das Gängeviertel ist. Und das wurde begleitet von einer sozusagen großen stadtkritischen Kampagne, wo die sozusagen Künstler, also auch prominente Künstler aus Hamburg, ein Manifest geschrieben haben, was auch in der Zeit abgedruckt war. Not in our name, haben die geschrieben und haben gesagt, wir, die Künstler von Hamburg, die armen Maler und was machen die noch so, also hier Gestalter, Installateure, also Musiker, wir wollen uns nicht von eurer unternehmerischen Stadtpolitik vereinnahmen lassen, ja? Nicht in unserem Namen, haben die gesagt, ja? Wir sind nicht die kreative Klasse, mit der ihr irgendwo angebt, damit neue Investitionen nach Hamburg kommen. Klang total gut. Und was hat die Stadt Hamburg gemacht? Hatten ja gerade eine CDU-grüne Regierung zu dem Zeitpunkt noch, die haben da so eine Hausbesetzung, ist ja ganz schrecklich, da müssen wir eigentlich Polizei holen, da die Künstler und da sind die Prominenten dabei, können wir nicht machen. Wir machen einen runden Tisch, das haben sie auch gemacht. Und vor allen Dingen haben die aber relativ schnell gesagt, wir verhandeln mit denen und haben sich dazu entschieden, weil inzwischen, weiß nicht, das Hamburger Abendblatt, also das ist noch schlimmer als die Sächsische Zeitung, gesagt hat, wir finden es spannend, da sind junge Leute, die wollen das alte Hamburg retten. Ja? Also das wollten die Künstler gar nicht. Jedenfalls nicht mit denen, die das Abendblatt lesen. Ja? Und die Morgenpost, die fand das auch ganz innovativ, was da passiert. Und dann haben die noch einen Brief geschrieben und haben gesagt, wir sind eigentlich wirklich nicht für eure Stadtpolitik zu haben. Wir wollen hier unseren Freiraum. Ja? Und dann ist Richard Florida aufgetaucht. Richard Florida ist der sozusagen Papst der internationalen Stadtplanung, der den Begriff der Creative City und der kreativen Class, Creative Class, geprägt hat, ja, der überall hingeht und genau dieses Konzept der unternehmerischen Stadt verbreitet und sagt, wenn ihr nur richtig schön kreativ seid und für die Kreativen viele Entfaltungsmöglichkeiten in der Stadt hat, dann habt ihr positive Erwartungen und Erwartungshorizonte, was die städtische Ökonomie angeht. Weil diese kreativen Wissensarbeiter, die müssen ja gar nicht mehr überall arbeiten, die suchen sich quasi ihre Arbeitsstelle aus, an dem Ort, wo es ihnen am besten gefällt, und bringen ihren Job und die Finanzierung gleich mit. Ja, also das ist so ein bisschen verkürzt zusammengefasst, sozusagen die Idee von Richard Florida, der sozusagen durch die Welt tingelt und überall erzählt, werde zu kreativen Städten. Ich weiß nicht, ob Chemnitz auch schon als Leitbild, also es gibt unglaublich viele Städte in Deutschland, die kreative Stadt werden wollen. Und dieser Richard Florida, der ist dann im ZDF, im weiß nicht, Magazin Reporter oder Monitor, interviewt worden, sind die extra von Hamburg aus nach, es war im ZDF, nach Toronto gefahren, haben gesagt, hier, Herr Florida, was passiert denn da in Hamburg gerade? Und dann hat der gesagt, nachdem die Künstler andauernd gesagt haben, wir wollen nichts mit dir und deinen kreativen Stadttheorien zu tun haben, dann hat der gesagt, das ist total prima, er hätte gehört, die Hamburger Stadtregierung kauft dieses Gebäude von dem Investor zurück und wir sollten überall erzählen, dass Hamburg das globale Vorbild für die Förderung der kreativen Klasse ist. Ja, und das heißt also, die Hamburger Regierung hat dann 6 Millionen Euro an den holländischen Investor gezahlt und hatte einen riesen Imagegewinn damit, ja, weil sie jetzt sozusagen als wirklich kreativitätsfördernd galten. Ja. Und das ist sozusagen das komplette Gegenteil von dem, was die Ursprungsintention dieser Besetzer gewesen sind. Mit allerdings dem nicht zu verachtenden Vorteil, dass sie jetzt erstmal Pachtverträge bekommen und langfristige Perspektiven da drin haben. Ja. Aber also wollte nur unter der Überschrift neue Widersprüche sagen. Von der WBA-Kampagne haben wir schon gehört. Hier ist dieses besagte Haus in der Köpi, was 2007 zum wiederholten Mal als räumungsbedroht galt oder zwangsversteigert werden sollte. Das ganze Haus sieht man jetzt nicht so schön, ist eins der letzten ehemals besetzten Häuser oder Hausprojekte in Berlin, also die wirklich sehr intensiv so ein Schmuddel-Punk-Subkultur-Image sozusagen auch nach außen sehr stark präsentieren und sozusagen in der Presse sozusagen als sozusagen das sozusagen autonome Feindbild immer hier halt. Also die, da sind die Punks, da sind die Autonomen, da sind die mit den großen Hunden. Ganz gefährlich, wenn dann auch noch sozusagen Hausbesetzerfreunde aus Warschau oder aus Kopenhagen zu Besuch sind, ja, dann gibt es irgendwie im Berliner Kurier sozusagen immer Schlagzeilen, was die alles Schreckliches anstellen. Dann haben sich ja auch noch hier die Wir-bleiben-alle-Aktionstage immer im Keller von der Köpi getroffen. Also das heißt, also hat so ein ganz schlechtes Image. Ja, und eigentlich würde man denken, das wäre so das erste Haus, was irgendwie eigentlich unter die Räder kommen würde. Aber die sind, also weil sozusagen eine schlechte Image ja auch auf eine Widerstandskultur und eine sozusagen sehr starke Mobilisierungskraft zurückführt, führt das zu der interessanten Situation, wenn Sie und ihr euch das Bild anguckt, das bis heute ist schon ein bisschen älter, also hinter der Köpi ist inzwischen Neubau, das dazu geführt hat, dass nicht nur auf dem Gelände der Köpenicker Straße 37 selbst alle Investoren, die das bei Zwangsversteigerung erworben haben oder erwerben wollten, irgendwann zurückgeschreckt sind und gesagt haben, boah, also mit denen kann man sich auch gar nicht mehr an runden Tisch setzen. Also da versagen sozusagen alle Regulationsmechanismen und ziehen sich dann zurück und dann muss es wieder verkauft werden. Sondern dieser Effekt scheint das beste zentrale Innenstadtlage in Berlin. Da kann man die Spree, wenn man auf dem Dach steht, sehen. Die Grundstücke daneben sind immer noch nicht bebaut. Ja? Das heißt also, sozusagen Subkultur kann möglicherweise auch in diesem Interessenswiderspruch Immobilienverwertungskoalition, Bewohnerproduzentin der Stadt, sozusagen eine Ressource sein, die Deattraktivierungspotenziale entfaltet. Und um das mit dem letzten Bildchen noch sozusagen auf die Spitze zu bringen, auch mit einem Berliner Beispiel, habe ich hier einen Plakatauszug von einer Demonstration in diesem Jahr im Sommer, Rette deine Stadt. Da haben sich ganz viele räumungsbedrohte, als Freiraum bezeichnete Clubs, aber auch Hausprojekte, Initiativen, aber vor allen Dingen also so eine Berliner Clubszene, die da am Spreeufer entlang sozusagen mehr oder weniger erfolgreich so eine subkulturelle Nischenökonomie entwickelt hat oder subkulturelle Kommerzialisierungsnischen für sich entdeckt hat, die mit diesen geplanten Bauplänen von der Uferbebauung unter dem Titel Mediaspray um ihre Existenz fürchten und gesagt haben, das wollen wir uns nicht gefallen lassen. Wir sozusagen beteiligen uns an den Bürgerbegehren dagegen und wir werden Teil von der Protestbewegung gegen dieses Investorenprojekt. Aber ganz im Gegensatz zu der Hamburger Initiative von den Gängeviertelkünstlern, die gesagt haben, nicht in unserem Namen, ja, wollten die gleich die ganze Stadt retten. Ja, wenn man die Flugblätter gerade von den Clubs gelesen hat, dann haben die da immer aufgeschrieben, wir sind doch euer Tourismuspotenzial, was denkt ihr denn, warum so viele Leute daherkommen? Und lieber Bürgermeister, überall gibst du sozusagen mit der lebendigen Szene in der Stadt an. Wir sind doch das Herz der kreativen Stadt, ja, die ihr wollt. Und haben sich also in diesen Widersprüchen sozusagen extrem stark aus meiner Perspektive, also da gibt es auch einige Auseinandersetzungen mit den Aktiven dort, sozusagen angebiedert und haben sich sozusagen also völlig aus sozusagen der Unterstützung einer Stadtpolitik, die ihnen letztendlich das Wasser abgraben wird, sozusagen unterworfen, ja, und angebiedert, ja, und das ist aber, glaube ich, tatsächlich eine Widersprüchlichkeit, die es in ganz, also in viel kleineren Kampagnen und Projekten sozusagen auch immer gibt. Also will ich mich sozusagen dieser Verwertungslogik oder einer Politik andienen, die aus meinem politischen Verständnis sozusagen allem widerspricht, was ich mir an anderer Gesellschaft wünsche, aber unser Projekt, das hätte jetzt echt eine Chance, ja, wenn wir da die Stadtplaner und alle dabei hätten. Also diesen Widerspruch, der ist relativ neu. Ja? Und den gilt es auszuhalten und zu lösen. Und da glaube ich, dass eine ganz starke Repolitisierung von Freiraumbewegung notwendig ist, dass wir sozusagen, wenn Freiräume durchgesetzt, diskutiert werden lokal, dass es nicht mehr nur sozusagen dabei stehen bleiben sollte, dass man sagt, das ist total wichtig, weil wir haben hier eine Jugendszene, die keinen Ort hat, oder wir sind hier eine bestimmte Musikbranche oder Gruppe oder Musikspektrum, was nirgendwo anders hingehen kann und deshalb brauchen wir das, oder wir sind eine Polizszene, die das Bedürfnis von ganz vielen jungen Menschen zusammenführen kann und brauchen einen Ort, sondern also dass das sozusagen Begründung für Freiräume also nicht mehr nur aus der Freiraumlogik selber erfolgen sollte, sondern so ein bisschen das, was ich jetzt erzählt habe, sozusagen mit durch den Kopf gehen lassen sollten, sagen, was macht das eigentlich mit der Stadt, was macht das mit dem Stadtteil, wen holen wir uns jetzt hier eigentlich als Partner an den Tisch, ja, was wissen wir von denen, muss man sich von denen vielleicht auch mal abgrenzen oder sagen, nicht in unserem Namen, also so, also und da gab es lange Zeit in den Freiraumkampagnenbewegungen, die ich beobachtet habe, sozusagen eine relativ geringe Sensibilität, das wächst gerade, ja, also im Prinzip ist die Veranstaltung und das Setting der Veranstaltung heute ja auch ein sozusagen Ausdruck davon, dass es nicht nur geht, Chemnitz braucht einen Ort für alternative Kultur, sondern dass man sagt, das hat irgendwas mit Stadtpolitik auch zu tun und ist sozusagen über den Kulturbegriff hinaus. Repolitisierung heißt aber auch, dass man letztendlich sich orientieren kann an dem, was ich vorhin so ein bisschen aus der Stadt als Fabrik beschrieben habe. Das ist nämlich die Freiraumbewegung sozusagen häufig eine Praxis von Aneignung städtischer Gebrauchswerte ist, ja, die sonst unter die Räder kommt. Das heißt also, man muss Freiraumbewegung sozusagen jetzt nicht immer nur so skeptisch, ist das vielleicht ein Aufwertungspionier oder ist das der Vorreiter von der Neoliberalisierung der Gesellschaftsverhältnisse, sondern muss, glaube ich, auch sehr stark sozusagen auch sehen, wir haben auch ein Provokationspotenzial, ein Veränderungspotenzial und vielleicht ein Vorbildpotenzial für andere soziale Bewegungen, ja? Wenn man eine Hausbesetzung erfolgreich durchbringt oder wenn man irgendein bestimmtes Projekt macht. Und damit verbunden ist möglicherweise oder sollte, glaube ich, verstärkt die Frage sein, für wen man eigentlich Freiräume macht. Ja? Und ich hatte zum Anfang gesagt, die meisten Freiraumbewegungen, die es historisch gab, das waren Freiraumbewegungen, die aus so einer relativ festen, abgegrenzten Subkultur kamen. Ja? Und der Kern von dieser Subkultur ist letztendlich immer die Abgrenzung von anderen. Also vor allen Dingen vom Mainstream und den Spießern, die es da überall gibt. Aber Subkultur funktioniert in der eigenen Logik sozusagen immer auch dadurch, dass eine eigene Gruppe, eine eigene Identität sehr stark definiert wird. Ja? Und glaube, dass wir die Notwendigkeit von diesen Aneignungspraxen für städtische Gebrauchswerte, ja, dass die ja über diese kleinen subkulturellen Kreise deutlich hinausgehen, dass man sich also auch fragen muss, ist es eigentlich nur ein exklusiver Freiraum für uns oder wie kann der für möglichst viele und immer mehr Leute sozusagen auch gebracht werden? Hat ein bisschen diese Problematik, dass man dann mit seiner eigenen subkulturellen Wertvorstellung möglicherweise an Grenzen stößt. Ja? Und also das ist aber ein Aushandlungsprozess, den man sich stellen muss. Und habe deshalb hier als letzte Parole quasi gesagt, also vielleicht wäre das eine Perspektive vom Freiraum tatsächlich zu diesen Recht auf Stadt Sachen zu kommen. Also das muss jetzt nicht auf jedem Flugblatt stehen, aber glaube, dass dieses Recht auf Stadt genau diese Diskussion, für wen sind eigentlich Freiräume da, nämlich die müssen vor allen Dingen für die da sein, die benachteiligt sind, ja, in den neuen städtischen Verhältnissen, dass da die Praxis der Aneignung, ich will einen bestimmten Raum, ich will einen bestimmten Bereich in der Stadt sozusagen nicht einfach nur dem Immobilienmarkt überlassen oder der Stadtpolitik, sondern will den selbst mitbestimmen können, ja, will ein Instrument von Mitgestaltung, Mitbestimmung in städtische Entwicklung mit einbringen, dass das in diesem Recht auf Stadt sozusagen immer aus einer stadtpolitischen Perspektive gesehen wird. Ja, und deshalb ja auch relativ viele Freiraumkampagnen, die es aktuell gibt, weiß nicht, dann Veranstaltungen zu Recht auf Stadt machen oder in Recht auf Stadtbündnissen mit organisiert sind, ja, wie die Hamburger Künstlerin aus dem Gängeviertel, die dann im Recht auf Stadtnetzwerk unter anderem mitmischen. Soweit. Vielen Dank. Eine Stunde, fast doch. Ich muss ja jetzt nicht mehr spielen.